Hey, da waren wir. Willkommen zum Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit. Achso, geht ja gar nicht. Christophorus. Und Greifenklauer. Jawohl, wir wollen uns heute mit der Aktion RPG A Day beschäftigen. Haben wir schon im letzten Jahr gemacht, quasi vor 10 Folgen. Oh. Ja, das war ein schlechter Schnitt. Diesmal sind aber. Ja, es war fast eine Folge pro Monat. Das ja. Ist ja sogar fast. Schon viel. diesmal sind auch einige Fragen dabei, die fand ich sehr interessant, zum Beispiel nach Kampagnen, also die letztjährigen fand ich vorgemerkt auch interessant, die waren aber sehr, ich glaube diesmal sind welche dabei, die, die einen größeren Radius haben. Ja. Ja, zumindest einige. Ja, wir wollen mal die erste Hälfte abarbeiten. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum RPG A Day drumherum. Ja, es wird sozusagen im August jeden Tag eine Frage gestellt. Das ist eine Aktion der englischsprachigen Community. Mittlerweile hat das jemand anders übernommen im dritten Jahr. Und Jägersmet. Ja, war so tückisch. Ja, nicht Jägersmet. Jägersnet war so freundlich, das auf Deutsch zu übersetzen. Und ja, die Übersetzung halten die uns dann mal. Genau. Genau, wieder 31 Fragen. Einige machen ja auch per Blog mit, manche täglich, manche in Zusammenfassungen. Ja, gibt noch eine Gegenaktion, nämlich Loot A Day. Da machen mittlerweile 3-4 Blogs mit, die täglich einen Loot posten zu einem Begriff von mir. Du hast es im Forum noch vorteilhafter Begleitaktion genannt. Ja, eine Karneval-Begleitaktion. Da ist es die trotzdem Gegenaktion zum RPG A Day. Das ist natürlich auch nett, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwann besprechen. Gut, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ja. Echte Würfel, Würfel-App, Würfellos, wie bevorzugst du den Wurf in Häkchen? Ja, es müssen bei mir echte Würfel sein. Einfach, es gibt kein schöneres Gefühl von Zufall, als einen Würfel zu rollen. Ich habe ja in meiner, ja, jetzt mittlerweile begrabenen Pathfinder-Runde, hatten wir ja mal eine über WhatsApp, eine WhatsApp-Spielrunde mal versucht auf die Beine zu stellen, also dezentral zu spielen. Also ihr habt nicht darüber euch organisiert, sondern gespielt. Ja. Okay. Also wir hatten halt einen Spielleiter, der hat dann auch bei sich zu Hause einen Bodenplan gemacht, ja. Und hat dann mal gesagt, wie wir uns bewegen können, wohin, dann sollten wir das halt angeben und wie so ein Schachbrett war, also war halt ganz, ganz nett im Prinzip. Und da blieb letzten Endes nur eine Würfel-App. Und ich habe mir selber eine runtergezogen und die benutzt. Aber irgendwie kam nie wirklich das Gefühl von Zufall auf, weil sich relativ viele Würfe auch wiederholt hatten. Weil das kann natürlich mal passieren, aber kam mir doch ziemlich häufig vor. Und da habe ich mich natürlich gefragt, okay, Algorithmus hat jetzt vielleicht einen Knacks oder ist halt irgendwie der Algorithmus dahinter? Ja, es ist auch gar nicht so leicht, einen Zufallsalgorithmus zu schreiben. Ich habe in meiner Studienarbeit, also der Vorarbeit zur Diplomarbeit, einen Pseudo-Noise-Generator gebaut, also ein Generator, der sozusagen ein Rauschen vortäuschen soll. Das benutzt man zum Aufspreizen von Signalen unter das Rauschen, aber davon abgesehen, also jedenfalls, das ist eine ganz interessante Thematik, halt wie kann ich etwas so aussehen lassen, wie Zufall ist schon schwierig, aber dass es dann tatsächlich noch zufällig ist, ist es dann noch schwieriger. Ja, ich meine, es gibt durchaus ganz nette Apps, auch zum Beispiel die Star Wars Sachen, wo dann die Würfel auch mitklackern und quasi physikalisch so auf dem Bildschirm sind, je nachdem, wie du ihn drehst. Ja. Das kann schon nett sein, aber auch ich bin da der haptische Mensch, der die Würfel lieber in der Hand hat, zumal man weiß eben halt nie, was dahinter steckt. Ja, würfellos spielen wäre jetzt auch nicht mein Ding. Ich finde ab und an mal ein Wurf ist schon... Hat schon was. Ja. Genau. Also es braucht irgendein Instrument, um zu entscheiden, sozusagen, oder um die Story in zwei oder mehr Ausgänge zu führen, sozusagen. Ja. Das muss natürlich nicht zwingend Würfel sein, das können, was weiß ich, auch Karten sein oder so. Auf jeden Fall ein Zufallsmechanismus. Ja, kommen wir doch zu Frage 2. Beste Spielsitzung seit August 2015. Ja. In Klammern in den letzten 12 Monaten. Was war denn deine beste Spielsitzung, deiner Meinung nach? Ja, es würde mich freuen, ich habe sie mit dir erlebt. Oh. Zumindest als Spielleiter. Da Gut, so viel habe ich letztes Jahr auch nicht gespielleitet, aber Beyond the Wall hat mir extrem gut gefallen. Ja. Die Runde, die würde ich dafür tatsächlich nominieren. Ja, da haben wir einen ganzen Podcast zu gemacht. Das werden wir auch nicht allzu ausführlich was von erzählen. Als Spieler am intensivsten, ein paar Sachen spiele ich ja zurzeit. Am besten gefällt mir noch D&D 5. Das ist eine recht, ja doch eine recht intensive Runde mit einigen coolen Szenen, wovon, glaube ich, im weiteren Verlauf vielleicht auch noch die eine oder andere genannt wird. Hm. Ja. Bei dir? Okay, bei mir. Ja, bei mir war es aus spielerischer Sicht die letztjährige Slayvention. Ja. In der Tat einfach, also ich kann es jetzt nicht an einer Sitzung festmachen, sondern wir waren ja permanent am Spielen und haben ja die Spielrunden gewechselt. Da fand ich es einfach nur interessant, mal so die verschiedenen Spielleiterstile zu erleben, weil so oft besuche ich auch zum Beispiel keine Con, dass ich jetzt sagen kann... das kann ich bestätigen. dass ich da jetzt Vergleiche dann wirklich habe. Also das fand ich halt mal ganz, ja, ganz nett einfach dann. Und ja, will ich ganz kurz einwerfen, also ich finde es auch sehr erfrischend, halt auf Cons zu spielen, weil du halt lernst halt andere Spielertypen kennen, andere Leitertypen, was ich... Auch wenn ich nicht so leiten würde oder wenn mir irgendwas missfällt, trotzdem lerne ich ja davon. Ja, richtig. Kann man auch viel mitnehmen. Von daher. Ja. Aus spielleiterischer Sicht, weiß Gott, leite ich nicht viel. Aber ich habe im Ende letzten Jahres, hatte ich einmal eine kleine Dungeon Slayers Gruppe geleitet mit völligen Rollenspiel-Neulingen. Ja. Und dann haben wir der Felix da zum Beispiel. Also einer kannte Rollenspiel höchstens jetzt nur vom Online Gaming, also Pen und Paper hat noch keiner von denen jemals angefasst. Und da war es einfach echt ganz erfrischend zu sehen, wie einfach Leute, die jetzt das Thema noch gar nicht kennen, yeah, noch gar nicht wissen, wie die Mechaniken sind und so, einfach wie die an das Ganze rangehen. Die Spielrunde hat nicht lange gedauert, sie wurden relativ schnell erschlagen. Dafür aber dauerte die Diskussion anschließend viel länger. Es war erschlagend. Es war ein erschlagendes Erlebnis, ja. Sie haben also wirklich dann halt drüber diskutiert zum Schluss, was sie hätten machen können und haben mich ja auch gefragt, was hätten wir denn machen können. Und ja, sobald man sagt, ja, letztendlich bleibt es ja euch überlassen, ihr habt jetzt halt eine Möglichkeit gewählt, die war halt jetzt nicht war suboptimal. Wir hätten vielleicht noch einen Verfolg führen können. Ich weiß ja nicht, was sie gewählt haben. Ja, sie sind durch ein Ork-Lager geschlichen, in dem die Orks sich geschlafen haben. Das war das, ich habe nicht das Einstiegsabenteuer genommen, ich habe das hast du mir empfohlen, das Abenteuer, Lomtranar, so, genau. Stimmt. Und, natürlich als Einsteigerabenteuer im Prinzip wäre gut. Ja, also mir hat es ja auch so gesehen gefallen. Nur wie gesagt, sie sind halt nicht wirklich schleichend durchs Ork-Lager gegangen und wurden dann halt, wurde die Orks darauf aufmerksam. Wie gesagt, also das war jetzt gar nicht das Spiel an sich, wie die rangegangen sind, sondern das, was danach kam. Also was sie dann drüber diskutiert haben. Sie haben wirklich sehr viel drüber diskutiert, sehr ausführlich diskutiert und sind dann halt so nach und nach auf Ideen dann halt gekommen. Wo ich auch gesagt hätte, klar, hätte das gemacht. Hätte das auch durchaus, hätte eine andere Reaktion hervorrufen können. Und ja, genau, das fand ich sehr spannend, gut zu sehen, wie Neulinge quasi Rollenspiel leben und dann auch quasi immer auf weitere Ideen kommen. Und vor allen Dingen kommen Neulinge, finde ich, auch manchmal sehr auf erfrischende Ideen, die halt so ein alter Hase so, wenn da halt irgendwas ist, dann weiß man schon, es hat die letzten 17 Male auch so geklappt, mache ich jetzt wieder so, aber ein Neuling hatte vielleicht eine andere tolle Idee. Das mag ich auch mal sehr, ja. Ja. Genau, ich durfte danach auch mal Star Wars leiten für eine ähnliche Zusammensetzung. Das hat durchaus auch Spaß gemacht. Und wo du Slayvention sagst, dann muss ich zumindest noch sagen, stimmt, da habe ich Old Slayhand geleitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr schöne Runde. Ja. Ja. Und nächsten Monat geht es wieder los. Richtig. Auch du bist dabei. Ja, ich habe rechtzeitig bezahlt. außer auf diese Tat, auf welchen Charakterspielmoment bist du am meisten stolz? Klammer auf physische, soziale oder anderweitige Leistung. Ja, die Frage ist wahrscheinlich auf meine eigenen Charaktere gemünzt, schätze ich mal. Genau. Ja, am meisten stolz bin ich nach wie vor auf die Handlung meines Halbling-Schurken bei, wie heißt denn mit der Holzfäller Siedlung? Ach, Falkenrot. Falkenrot. Ja, die Falken. Ja, dass du einen anderen Charakter beschützen wolltest. Richtig, richtig. Genau, da wollte mein Halblings-Dieb, der chaotisch Gute, einen anderen Charakter aus den Fängen eines, weiß ich, Schatten- oder Düstermantels, was war's? Ja, Düstermantel war Düstermantel. Besetzt, ja. Genau, und die hüllen halt einen Raum in Dunkelheit und stülpen sich dann über einen und saugen einen aus. Genau. War irgendwie Wahrnehmungswurf verpatzt, ist er dann reingegangen und dann ist es ja dann, sind die Düstermantel auf dem Herab. Ja, habt ihr vorher nicht bemerkt, das ist genau. Auch das schwierig, weil ich halt an der Decke hängen, genau, und dann lassen die halt so einen Stein fallen. Und senken sich auf einen nieder. Ich glaube, in einer anderen Gruppe war das auch sehr schön. Das habe ich viermal gespielt, dieses Abenteuer. Und das in einer Gruppe war, herrschte so dieses Metagaming vor, dann so. Da war dann wirklich so einer der Meinung, aha, da ist jetzt einer drin. Das ist ja schon ziemlich gefährlich. Da kann kein zweiter drin sein. Aber er hat sich vom Gegenteil überzeugen können. Die Goblins können nicht noch eine Falle gebaut haben. Boah, ein schöner Spruch. Ja, und da hat sich dann mein Halbling das muss auch noch auf die Liste finden. Und da hat sich dann mein Halbling geopfert. Zwar unfreiwillig, aber er hat sich geopfert, hat dann mit den Fäusten gegen einen Düstermantel getrommelt, damit der dann seinen Gruppenkameraden wieder aus seinen Fängen entlässt. Und hat er auch getan, hat sich dann über meinen Halbling gestülpt und ihm dann das Leben ausgesaugt. Aber dadurch konnte dann der andere Charakter entfliehen. Genau, war ja auch nicht unbedingt von dir so geplant, dass du darauf gehst. Ich glaube, es hat auch an genau einem Trefferpunkt gescheitert, ja. Den du entschieden hast, nicht auf, also du kannst ja bei Pathfinder entscheiden und den Trefferpunkt, ob man beim Aufstieg einen Punkt für Lebensenergie nimmt, für Trefferpunkte, oder ob man den auf seine Fertigkeiten packt und den hat dir tatsächlich gefehlt. Das ist eine haarscharfe Entscheidung gewesen, aber war natürlich ein toller Moment und ich denke, man ändert sich genau deswegen daran, an diesen Charakter. Allerdings hast du bei dieser Kampagne echt viel federn lassen müssen. Das stimmt, das war nicht der erste, nicht der einzige Charakter, der dran glauben musste. Das ist allerdings wahr. Ja, also an drei erinnere ich mich noch. Aber ich glaube, der vierte hat es tatsächlich noch bis zum Ende geschafft. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also wo du es gerade erwähnt hast in Sachen Metagaming oder beziehungsweise es war eigentlich ein Ingame-Kommentar, aber du könntest auch als Metagaming verstehen, mit die Goblins können nicht noch eine Falle gebaut haben. Das habe ich tatsächlich einmal gebracht, als wir aus dem Dungeon gespült wurden von einer Flugmauer, die sie halt aufgemacht haben und man wurde aus dem Dungeon rausgeschwemmt. Und ich dachte, ja, cool, jetzt ist die Mauer kaputt, jetzt können sie das nicht nochmal. Also gleich sofort wieder rein und das können die nicht nochmal. Aber da wurde ich vom Gegenteil überzeugt, das konnten die nochmal. Aber eigentlich habe ich mir aufgeschrieben, ein kleines Laberlebnis, der auch eine, wie ich mich im normalen Alltag normalerweise nicht verhalte. Aber ich war da quasi der Wirt, hatte zwei Töchter und einen Sohn und wir wurden von unserem Pächter ausgepresst und mussten uns so mit ein paar krummen Geschäften über Wasser halten. Ja, das war ja noch gleichzeitig der Räuberhauptmann. Der letzte Lab, ne, war das? Genau, das war ein Halloween-Lab, also auch als One-Shot gedacht. Naja, jedenfalls, dieser Pächter starb, man erfuhr, er hat dunkle Rituale gemacht und so weiter. Der Rest der Familie hatte alles was am Stecken. Naja, die haben sich dann auch zerstritten, die Pächterfamilie, und ein Teil wollte das aufhalten, was da kommt, haben aber dieses Ritual im Wald verpasst. Da waren halt fast alle SC und die kamen dann als Untote wieder. Und naja, wir waren noch, es waren meine beiden Töchter noch in der Taverne, ja, meine beiden erwachsenen Töchter, ich und noch die Witwe. Naja, und die kamen immer näher und näher und naja, was habe ich gemacht? Ich hab mir die Witwe geschnappt und quasi rausgestoßen von der Tür und mit einem Aufschrei, hier habt ihr, was ihr wollt! Und dann die Tür verbarrikadiert. Leider hatte sich in meinem Rücken schon ein Geist oder so reingeschlichen, der es uns dann niedergemetzelt hat. Aber die Untoten, die NSCs Untoten, die sollen sich sehr amüsiert haben über die Aktion. War auch echt lustig. Hat mich auch tatsächlich persönlich Überwindung gekostet, das zu tun, weil es mir natürlich für die Spielerin leid tat. Es war glaube ich, ich glaube, sie war mit eins der ersten Mal auf dem Lab, als die war halt auch Outgame quasi die Freundin von dem, der den Pächter gespielt hat, von der sie dann Witwe wurde. Und gleich den Würfel zum Fraß vorgeworfen. Ja. Gut, ich nehme an, es gab eine gute Nachsorge davor. Ansonsten bin ich noch sehr stolz darauf, dass ich einmal in einer AD&D-Kampagne war das, in Magdeburg noch. Gab es einen Paladin, ich habe den Schurken gespielt und es gab noch einen Magier und der Paladin Lilane hatte immer Naja, er ließ sich von manchen Sachen nicht abhalten, aber es war halt nicht immer gut für die Gruppe. Und naja, so Schurke und Paladin geht ja selten gut. Ich habe mich also meistens immer sehr, sehr zurückgehalten. Und naja, jedenfalls der Situation habe ich mir gedacht, da musst du jetzt irgendwie, naja, so, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Okay, ich schlage sie von hinten nieder. Und so, wenn sie das mitkriegt, dann aber gewürfelt und zack, gleich 20. Und naja, dann gab es nur am nächsten Morgen so, ja, und du bist plötzlich umgekippt. Und das war, naja, hat quasi die Gruppe vor einem, ich glaube, es wäre ein aussichtsloser Kampf gewesen. So. Gut, dann haben wir die beeindruckendste Sache, die der Charakter einer anderen Person getan hat. Physische, soziale oder anderweitige Leistung. Hast du da was zur Hand? Ja, also beeindruckend eigentlich im eher negativen Beispiel. Ja. Jetzt komme ich. Nein, nee, gar nicht. Sondern unsere Smaragdspitze-Gruppe Pathfinder, ja, mit der ich ja noch kürzlich gespielt hatte, die hatten ihn zur Charaktererschaffung für ihre Smaragdspitze-Charaktere sämtliche Zusatzbänder hinzugezogen. Ja, ein Fehler, den ich auch nicht mehr zwingend machen werde. Ja, und haben sich da im Prinzip tatsächlich über Charaktere im Prinzip schon geschaffen. Ja. Und man hat das ganz einfach gemerkt dann, dass, also A hat dann den Spielern auch die Lust gefehlt, dann irgendwann, weil einfach Die Herausforderung, ja, und dann damit auch dann die Lust, weil die Gegner stellten, also ja, die wurden nicht angepasst, ja, stellten keine Herausforderung mehr dar. Und ab Stufe 9, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, ab Stufe 9 konnte ein Charakter irgendwie auch schon fliegen, konnte unsichtbar, auch also permanent unsichtbar zaubern. Ja. Und konnte also alles alleine auch Schutzzauber, drauf. Richtig, das hat er auch gemacht. Er konnte also eine komplette Ebene unbeobachtet, also Gegner konnten ihm überhaupt nichts anhaben und er hatte wirklich auch den Endgegner, sah einfach rein und hat ihn dann halt weggebombt und dann ist er wieder raus. Und das war halt beeindruckend im sehr negativen Sinne. Für mich, das hat weder mir Spaß gemacht, noch unterm Strich den anderen dann auch. Und ja gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Fand ich also ich habe immer noch so meine Probleme mit Pathfinder, aber so ausgeprägt waren sie noch nicht. Also das ganz im Gegenteil, ich habe in letzter Zeit wieder durch Pathfinder Society wieder durchaus Lust auf Pathfinder bekommen und sogar Lust auf Pathfinder leiten. Also ich habe ja selber Smaragdspitze bis Ebene 7 geleitet oder bis Ebene 8. Ja. Habe es dann abgegeben. Jetzt ist es selber zu spielen, das macht wieder Spaß. Obwohl es immer noch kein wirklich guter Dungeon ist. Du hast halt manche Ebenen. Es gibt halt einen geleiteten Weg durch, das ist halt schade. Es hat so viel Potenzial und es könnte auch so viel Austausch untereinander sein. Und manche Beziehungen zueinander von Ebene zu Ebene sind ja auch interessant, aber so im Großen und Ganzen doch enttäuschend und auch die Quest, aber da könnten wir auch einen eigenen Podcast zu machen. Ja, jedenfalls, Pathfinder Society spiele ich auch in letzter Zeit vermehrt und da mal dafür zu leiten, könnte ich mir doch vorstellen, weil man ja auch deutsche Module leiten kann. Ja. Beziehungsweise Ausschnitte aus Abenteuerfaden, da werde ich mal gucken, das zu tun. Ja, was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Ah ja, also mir ist erstmal eine ganze Latte von Taten deiner Charaktere eingefallen. Von Heda, ihr Landratten, um eine Seemannstaverne aufzumischen. Es hat funktioniert, aber in der Tat. Es wäre ein cooler Gag für eine halbe Stunde gewesen, aber leider hatten wir irgendwie dann noch einen fünfstündigen Tavernenkampf und auch irgendwie hat sich in dem Abenteuer nichts getan. Aber der Spruch an sich, den habe ich mir bis heute gemerkt und bringe ihn gerne wieder. Hier gibt es natürlich noch ein paar andere Momente. Wir erwähnten gerade vorhin die Falkengrotrunde. Tod 2 war, glaube ich, unrühmlicher. Da hast du dich als Waldläufer vorangeschlichen und die anderen sollten in einer Position auf offenem Feld zurückbleiben und zwar auf einer Position, wo sie quasi dich nicht mehr sehen konnten. Und das war schon so schön beschrieben in dem, also dieses Abenteuer schien davon auszugehen, dass du es spielen wirst. Weil da war dieser Eingang, der etwas vertieft war in dem Hügel, in dem du dann dir genau angeschaut hast. Und links und rechts waren so Steinsäulen. Aus denen traten zwei Kobold-Geister, waren es, glaube ich. Schatten, glaube ich, waren. Kobold-Schatten, ja, irgendwie so. Genau, und es war auch kein anderer Charakter in der Nähe. Also selbst wenn ich das irgendwie positiv für dich ausgelegt hatte, die konnten nur dich von hinten angreifen. Du hast doch den Warnungswurf, glaube ich, auch nicht geschafft. Richtig. Und dann meinte, oh, die machen starke Schaden. Dann stellte er erfreut fest, ah, starke Schaden tötet einen nicht. Da habe ich nur so gesehen, bei diesem, wenn der Stärkewert auf 0 fällt, ist der Charakter tot. So. Ja. Ja, das also ich bin ja dann noch zurückgerannt, hat mir aber nicht viel gebracht, weil ich im Laufen dann zusammengebrochen bin, das weiß ich noch, und dann war ich halt tot. Ja, das war echt so. Na gut, da gab es wenig andere Möglichkeiten, aber ja, davon ab, der beste Moment ist, finde ich, immer noch dieser Versuch, das war allerdings auch ein One-Shot, muss man auch fairerweise dazu sagen, von die halblinken Barbaren, den einen Ring vom erfrorenen Frodo gefunden haben und auf zum Berg gezogen sind. Und dann wollte ich mal so eine Charakterszene, wie schwer es mir fällt, diesen Ring in den Berg zu werfen. Und du willst mich da reinkicken. Das fand ich auch sensationell gut. Ja, ich sollte dann irgendwie eine, entweder war es eine Nahkampfprobe oder also eine KMB-Probe oder Kampfmanöver-Probe oder eine Akrobatik-Probe, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall habe ich verpatzt, oder habe ich gepatzt dabei und bin dann halt voll über die Kante geschlittert und selber in die glühende Lava gefallen. Ja. Ja, also ich bin da auch immer wieder. Also das war meine Meinung. Ja, ich habe da noch von meinem anderen Mitspieler bei Lamentation of the Flame Princess. Da ging es natürlich auch, es ist eigentlich bin ich nicht auf deine Leistung stolz. Nee, ich weiß, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber es ist klar, dass auch dein Charakter, man weiß nicht, ob er tot ist, aber du hast quasi den Anfang gemacht, den du quasi irgendwie allein mit dem Fahrstuhl, es gab in diesem Magierturm eine Art Fahrstuhl, also als Spieler hat man schon an der Beschreibung das sehr stark gemerkt, aber gut, als Charakter irgendwie rumgespielt und bist irgendwie, glaube ich, alleine da runtergefahren. Ja, genau, einen Stockwerk tiefer, ja. Und da war eine Sammlung von Spiegeln, die du auch geguckt hast, aber einer hat zurückgeguckt sozusagen. Jedenfalls haben dann in dem normalen Stockwerk war halt so ein Magier, der gefangen war und der aber befreit werden wollte und einige Argumente vorbrachte, immer wütender wurde. Naja, und wir entschlossen uns dann erstmal dich zu suchen, außer ein Spieler. Also wir waren unten, haben nach dir geguckt, haben dich, glaube ich, sogar irgendwann in diesem Spiegel gesehen und es war echt gefährlich, wollten dann wieder hoch. Und uns kam dann nur so ein Flammenschlag entgegen, weil dieser Magier befreit wurde und nun Rache an uns nahm, weil der letzte Charakter, der oben geblieben ist, quasi sich auf einen Deal hat eingelassen, dass er nicht die Schätze, die er bis dahin gefunden hat, mitnehmen durfte und ihm dafür nichts passiert. Ja, der Magier hat ihn tatsächlich laufen lassen. Was er allerdings nicht wusste, da musste ich auch noch tagelang drüber lachen, ja, ist, dass er hatte irgendwann im Verlauf des Abends einen Trank getrunken, der keine Wirkung gezeigt hat. Und das war ein, dass er, dass quasi Hunde total, dass Hunde aggressiv auf ihn sind. Von daher war unsere Freude groß, als er dann irgendwann das Dorf erreichte und zumindest in unserer Vorstellung von diesen Hunden, ja, zerfleischt wurde ohne Gnade. Jawohl. So, dann haben wir noch eine Frage für dich. Ja. Nämlich, welche Geschichte erzählt deine Spielgruppe über deinen Charakter bei Plaudereien über vergangene Spielrunden? Genau. Eigentlich immer dieselbe. Also wie nutzlos meine Charaktere sind. Weil ich, also jetzt, es war zum Beispiel auch tatsächlich der Fall bei besagter Smaragdspitze-Gruppe. Ja. Weil ich ja die ganzen Zusatzbände bis auf ein oder zwei ja gar nicht habe, konnte ich mir entsprechend ja auch nicht den Charakter der Art zusammenbauen, wie meine Mitspieler das nun gemacht haben. Und in der Tat konnte er halt wesentlich weniger als die anderen. Was du aber noch dazu sagen, dass du so einen Hang zu Barden hast. Ja, das ist richtig. Ich habe tatsächlich eher Hang zu den sozialen Charakteren, den Skill-Monkeys. Und wo ich mir habe sagen lassen, als du Hexenmeisterin warst, einem roten Drachen auch nur Feuerball entgegenschreien konntest. Ja. Als du Diplomat verarbeiten solltest. Das. Vielleicht wolltest du ihn damit heilen. Also das konnte ihm ja keinen Schaden machen. Von daher, ich wollte ihm damit nur, ich wollte ihm damit nur zu verstehen geben, wir sind von ähnlicher Art. Ja, gut. Ja, nee, das wurde anders interpretiert. Ich, in Sachen Missinterpretation kommen wir auch gleich zu mir. Sehr gut. Ja, also das ist tatsächlich. Also ich spiele halt hauptsächlich Charaktere, die man halt eher so sozial ausleben kann, einfach weil es mir dann Spaß macht, in Game dann auch so zu agieren und zu interagieren. Ja, obwohl das aber ist auch erst seit x Jahren so, ne? Also irgendwann, ich erinnere mich noch an gewisse Charaktere, wie zum Beispiel den Magier, den haben wir noch gar nicht erwähnt, mit dem, der versucht hat, mir ein wichtiges Schwert quasi zu klauen, das in der Kampagne das Schwert von Randamorn die Rolle spielt und dann quasi per Flammenschlag sollte ich eingeäschert werden. Dummerweise hat dieses Schwert eine Zauberwende-Eigenschaft, die du noch vor zwei Spieleabenden davor rausgefunden hattest und der du mit dann quasi in Kontakt kamst. Ja, da gab es ja auch jedenfalls auch so eine Zeit von solchen Charakteren, kann ich mich erinnern. Ja, ist richtig. Also ich hab auch lange auch viel Kämpfer gespielt und so, also aber die haben mich halt dann irgendwann nicht mehr gereizt einfach. Ja, stimmt, irgendwann gab es auch noch den Prototyp von Fox. Ja, der, ich glaube, damit ging es dann los. Ja. Damit ging es dann los, okay. Der Joxer, genau. Der im Prinzip selber überhaupt nichts zu den, was ich kämpfen und was da alles, er kann ja nichts letzten Endes, er ist ja nur so ein Aufschneider, aber gehört ja immer mit zu den beliebtesten Figuren in der Serie. Und ja, den Typ fand ich dann halt immer auch ganz, ganz cool. Einfach mal, da wollte ich mal austesten, kann tatsächlich ein Charakter, der jetzt wertetechnisch irgendwo unterer Durchschnitt ist, kann der in der Gruppe überleben. Oder kann er überhaupt was machen? Und damit ging das im Prinzip mal los, ja. Na gut, muss ja irgendwas daran gereizt haben, dass du das Konzept fortgesetzt hast. Ja, ich weiß nicht was, aber in der Tat. Gut, ich bin immer wieder konfrontiert mit schwarzem Wasser, was ich getrunken habe. Und ja, es war eigentlich so, ich habe einen jungen Magier gespielt, der total auf die Rune Lords abgefahren ist und sie für total großartig gehalten hat. Jedenfalls war das der erste Teil des Abenteuerpfades und wir sind zum ersten Mal vorgedrungen in die Ruinen der Runenlords. Also natürlich alles bestaunt und da war irgendwo eine Art Altar, wo noch ein wenig schwarzes Wasser drauf war. Und ich wollte natürlich wissen, was das ist. Wir haben auch genau beschrieben, wie ich einen kleinen Tropfen davon koste. Und ich möchte betonen, in manchen Rollenspielen gibt es echt spezielle Regeln dafür, wenn man nur einen kleinen Tropfen von irgendwas nimmt. Aber ja, jedenfalls... Naja, ich durfte auf jeden Fall einen Rettungswurf machen, habe diesen geschafft. Hätte ich nicht geschafft, hätte es interessante Konsequenzen gehabt. Aber jedenfalls ziehen mich die Mitspieler da noch immer auf. Aber jedenfalls habe ich mir gedacht, das passt aber auch total gut. Also es war durchaus eine charaktertechnische Entscheidung, weil natürlich ist mir schon klar, dass das nicht sinnvoll ist, irgendwelches schwarze Wasser zu trinken. Aber ich bin ein junger Magier, total enthusiastisch und begeistert davon. Also auch nicht, habe noch nicht den Blick dafür, dass die vielleicht total gefährlich waren. Das kam mir dann auch erst im Lauf der Kampagne. Also war das eigentlich auch aus Charakterspielsicht ein... Ja, schönes Ding. So völlig enthusiastisch war mein Paladin damals auch. Wir machen mal eine eigene Folge mit deinen Charakterdrogen. Ne? Da können wir, glaube ich, drei Teile von machen. Aber kannst du denn, um auf Frage 6 weiterzugehen, nämlich die herausragendste Sache, die eine Spielgruppe für die Rollenspielgemeinschaft getan hat? Und hiermit sind private oder öffentlich gemeinnützige Taten gemeint. Jein, da muss man in der Tat natürlich länger nachdenken. Oder musste ich jedenfalls. Weil, ich sag mal, die üblichen, die irgendwas fürs Hobby tun, sind eben nicht unbedingt Rollenspielgruppen, außer dass sie spielen, was ja schon mal auch sehr, sehr gut ist. Könnte man natürlich auch sowas wie die Pathfinder Society nominieren, die immer wieder Neulinge und so weiter, oder die Leute vom GTR, da gibt es auch verschiedenste Spielegemeinschaften, die da was machen, aber ist ja auch nicht so in dem Sinne eine Spielgruppe. Ich habe mir mal aufgeschrieben, einfach die Filmemacher, um zum Beispiel um The Gamers oder auch Larp The Series, weil die machen einfach super coole Filmchen, die mich auch immer wieder begeistern. Ja. Und damit denke ich auch Leute ins Hobby ziehen. Oder natürlich vielleicht auch, oder in der Tat auch sowas wie Beards oder Tears hieß es, glaube ich, davor. Von, du weißt bestimmt, wie die heißen. Ich weiß es, glaube ich, nämlich nicht. Tears? Tears und Beards, das deutsche YouTube-Format. Jedenfalls ein neuer Spieler unserer Pathfinder-Runde hat sich davon anstecken lassen fürs Rollenspiel. Ah, ja, okay. Oder halt auch Will Wheatons Runde mit Titans of Frostgrave, Frost Titans, nee, irgendwie heißt es anders. das ist natürlich schön, wenn solche sowas Leute anspricht und ins Hobby zieht, also ja. Sowas habe ich Respekt vor. Ja. Ja. Konntest du da eine Gruppe identifizieren? Ja, eine Gruppe jetzt nicht direkt. Ich musste mich da jetzt eigentlich eher so an unser Interview mit Christian Kennig auf der letztjährigen Savention erinnern. Denn letzten Endes ist ja Dungeon Slayers ja auch aus einer fixen Idee mehr oder weniger entstanden. Und was aber daraus dann gewachsen ist und wie die Rollenspiel-Community sich da mit reingehängt hat und das ausgebaut hat, das hat mich schon dann sehr fasziniert. Wobei es natürlich einige Sachen gibt, die auch mittendrin da mal abgestorben sind oder nicht weitergeführt wurden. Ja, das ist halt normal, das immer das ist, richtig. Aber ich finde, es gibt da so viel Nachschub und so viel kreative Energie, die auch wieder drin ist. Es kommt ja auch immer wieder. Das ist auch dann der Punkt. Und wenn ich zum Karneval aufrufe, dann in der Dungeon Slayer Community findest du eigentlich immer irgendjemanden, Klamov speziell, Bruder Grimm, der aber sehr, sehr, sehr fleißig ist, ja. der gerne einen Artikel beisteuert oder was zu sagt, oder die nehmen das auch alles, was man macht, also okay, nicht alles, aber vieles davon positiv auf. Das hast du halt in anderen Foren so ein Nörgel und nach drei, im dritten Satz ist ein Rechtschreibfehler von einem 7000 Zeichen oder sonst was. Also klar ist das auch Kritik, die man gebrauchen kann, aber man kann ja dann auch nochmal vielleicht zwei, drei Sachen zum Geschriebenen sagen, zum Inhalt legen. Und das hast du da halt sehr viel, ein sehr positives Gefühl in der Community. Und stimmt, wenn man das auf die Spielgruppe eindampft, wie das hier ist, meine ich auch, dass seine Spielgruppe, seine damalige, ihn ja bei der Umsetzung sehr richtig unterstützt hat. Also ganz genau, die haben ja auch mit als Tester, Beta-Tester, und die haben ja immer fleißig mitgemacht mit ihm. Ja. Und machen es, glaube ich, heute. Das machen es heute noch. Die spielen, ja, er hat ja gesagt, die spielen ja immer, immer einmal die Woche, auch nach wie vor noch. Das sein, ja. So muss das sein, genau. Auch wenn er halt bis unter die Schädeldecke mit Arbeit vollsteckt, aber gute Nominierung. Da sind wir bei Frage 7. Welcher Aspekt des Rollenspiels hatte den größten Effekt auf dich? Den größten abzuwägen ist es gar nicht so einfach. Also angefangen hatte ich ja wie die halbe Menschheit mit DSA. Da hat mich natürlich erstmal die Welt als solches als erstes beeindruckt. Weil da bin ich ja erst mit dem Thema Rollenspiel in Berührung gekommen. Aber letzten Endes ist es dann die Interaktion mit der Welt. Also mit untereinander, was man machen kann oder auch nicht kann. Beziehungsweise eigentlich kann man ja alles, wenn es denn auch der Spielleiter dann zulässt. Naja, also du kannst jetzt nicht nur als Zwerg durch die Gegend gehen, sagst, ich kann jetzt fliegen. Es gibt da schon gewisse Einschränkungen. Na, ja, klar gibt es da Einschränkungen. Aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja, also Aktion, Reaktion und so weiter. Das fand ich halt schon damals sehr, sehr interessant. Der zweite Punkt waren dann, glaube ich, auch dann so die Geschichten, die einfach dann erzählt wurden. Viele, glaube ich, finde ich jetzt, würde ich die heute nochmal durchleben, die Abenteuer, würden mich, glaube ich, nur noch die Hälfte oder wenn überhaupt noch die Hälfte reizen. Aber damals waren es tatsächlich halt so das Drumherum, ne, was dann aufgebaut wurde, und du kommst halt, deswegen mag ich auch mal Tavernen so, es hat damit einfach mal angefangen. Man kommt halt in die Taverne und zack, das Abenteuer geht los. Worum es dann ging, Thema und so weiter. Das fand ich halt immer ganz, ganz, ganz interessant. Und nicht zu verachten natürlich auch dann die soziale Komponente. Ne, man trifft sich mit Freunden, man unterhält sich, man spielt gemeinsam, man muss im Prinzip gemeinsam das alles wuppen und muss es mit Absprachen machen. In-game wie out-game. Das ist richtig. Eigentlich zu allen Spielgruppen, mit denen ich Kontakt habe, würde ich schon sagen, dass man gut, vielleicht nicht mit jeder Spielgruppe bin ich nicht mit jedem Freund, aber zumindest eine gute oder sehr gute Bekanntschaft, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich habe auch, glaube ich, 5, 6 Spielrunden gleichzeitig mit völlig unterschiedlichen Leuten. Das ist schon eine Menge an Leuten, die man dann, denen man sich gerne unterhält, gemeinsam was macht, auch mal ins Kino geht oder sonst was. Ja. Ja, auch nicht nur das. Also, was ich ganz interessant finde, ist dann auch manchmal, dann hast du halt Charaktere oder Spieler vielmehr dann am Tisch, die dann ja, also die ruhigeren Semester sind, ja, die man dann aber vielleicht auch mitziehen kann. Wenn man dann halt selber so ein bisschen mehr mit denen auch interagiert, die müssen ja erstmal dann noch eine gewisse Schwelle überwinden. Das finde ich halt dann halt immer ganz, ganz interessant dann, wenn die so im Spiel dann anfangen, sich wirklich dann auch mit den Charakteren auseinanderzusetzen, dann auch anfangen, so in-game sich ranzutasten, auch mal in-game zu sprechen, also nicht nur Metasprache, sondern auch mal in-game zu interagieren, das finde ich auch mal sehr. Ja, gut, da ist ja jeder auch eigen drin, also ja, manche machen es nicht, klar, ich reagiere nicht drauf, aber das, wenn es einer macht, ist es dann immer umso interessanter zu sehen. Ganz kurz noch, kann ich noch was zum Setting sagen. Tatsächlich bin ich auch heute noch zum Beispiel von Aventurien manchmal so fasziniert, und ich erinnere mich daran, wie man dann nach Braunschweig gefahren ist, also die nächstgrößere Stadt, und sich den neuesten, was weiß ich, letzten Helden gekauft hat, wo der wieder drin stand, in Havena, jetzt das und das Geschäft. Ja. Also da hatte ich dann so ein richtig lebendiges Bild von. Auch so ein Sense of Wonder sozusagen, was da immer wieder lange auf mich gewirkt hat. Und auch heute mag ich das Setting selber im LARP durchaus auch noch. Aber ich mag es halt nicht beim Rollenspiel. Ja, kommen wir gleich zu meinen Präferenzen. Vielleicht liegt es auch daran. Nämlich mein Aspekt, der den großen Effekt auf mich hat, würde ich sagen, ist die Herausforderung. Das triggert und interessiert mich am meisten. Das müssen nicht Kämpfe sein. Das können auch Rätsel sein oder schwierige Situationen oder Erkundung, aber irgendwas, was mich herausfordert oder meinen Charakter herausfordert. Ja, am besten ist das auf beiden Ebenen. Das finde ich dann interessant, wenn ich irgendwas dafür tun muss, um sozusagen weiterzukommen. Ja, und damit einhergehend, was ich auch als SL halt, oder was mir den Spaß am Spiel halt noch wieder zurückgebracht hat, ist noch Ergebnisoffenheit. Was quasi als SL auch die Herausforderung ist, nämlich ergebnisoffen zu leiten, gerade wenn Abenteuer das nicht unbedingt vorsehen, das halt wieder ergebnisoffen umzuschreiben, das übt auch noch einen Reiz aus. Also quasi, wenn ich merke, dass ich auf die Spielwelt einen Effekt habe und auch einen Effekt habe, der nicht unbedingt so by the book vorgesehen ist, ja, das, dann wird es für mich interessant. Ja, apropos by the book. Ja. Welche Coverart bevorzugst du denn? Hardcover, Softcover, PDF? Egal. Ja. Ich habe da keine spezielle Präferenz, aber habe natürlich eine große Sammlung von Hardcover und auch einigen Softcovern. Ja, also als Sammler zum Sammeln sind Hardcover gut. Am Spieltisch sind sie auch gut, wenn sie nicht zu dick sind. Softcover-Lese habe ich aber auch kein mehr oder weniger Ablehnung. Digital, früher war das eher nicht so mein Ding. Ich bin auch nicht so, dass ich total auf digital umsteige, habe aber doch viele Sachen auch digital, und die ich auch gerne nutze, wo ich dann einzelne Seiten ausdrucke oder Sachen ausdrucke. Also für manche Zwecke oder auch für viele Zwecke finde ich es halt sehr gut. Mag auch, wenn es halt irgendwelche Bundles gibt und man sich beides kaufen kann. Oder gerade für englische Sachen habe ich auch einiges als PDF. Zum Beispiel aus den ganzen Spendenbundles und so weiter. Um mal wo reinzuschnuppern. Ja. Ja, ja, bei dir, ich bin gespannt. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also Hardcover sieht natürlich immer etwas hochwertiger aus als so ein Softcover. Allerdings ist es natürlich auch bei der täglichen Benutzung ein bisschen sperriger, finde ich zumindest. Das Softcover, das kannst du mal eben knicken und mal so ganz locker drin blättern oder mal eben. Ja. Also eine Sache gibt es, die ich nicht mag, nämlich Softcover, wo dieses Außenpapier nicht Pappe ist, sondern wirklich auch Papier, die da wirklich sehr leicht zerknicken. Da bin ich überhaupt kein großer Fan. Ja, okay. Es muss halt dickeres Papier sein. Ja, genau. Aber also für den täglichen Bedarf, sage ich mal, finde ich Softcover etwas besser halt einfach in der Handhabung. Ja, wobei man Softcover meistens nicht so aufklappen kann. Das heißt, gerade beim Lesen und auch gerade im Bett, diese A4-Dinger sind auch sehr nervig. Ja, also da finde ich zum Beispiel Softcover besser als Hardcover, weil ja. Ich habe immer das Gefühl, dass Hardcover ist immer A noch deutlich schwerer. Ich kann dazu noch die folgende Geschichte erzählen, dass ich manchmal auch durchaus zum Einschlafen lese und das heißt, so lange lese ich, das Buch quasi aus der Hand fällt. Was aber beim Rollenspiel sehr, sehr schmerzhaft ist. Bei Rollenspielbüchern. Da ist doch, ja, ich habe ja Berge des Wahnsinns. Berge des Wahnsinns wäre zum Beispiel keine gute Idee, ja. Das dann wahrscheinlich im Bett zu lesen. Genau. Oder DCC. Richtig. Ja, E-PDFs sehe ich ganz ähnlich wie du. Also ich habe festgestellt, ich habe ja nun keinen E-Book-Reader oder ein Tablet oder sowas. Mhm. Ich hatte mir mal, also das einzige PDF-Regelwerk, das ich mir mal zugelegt habe, ist Savage Worlds. Ja. Und da dachte ich halt ganz cool, okay, ich habe zwar jetzt nichts groß Display-artiges, lies es dir einfach mal, wenn du im Bett bist, einfach mal auf dem Handy durch. Das habe ich ja so ein 5,2 Zoll Display hier. Macht nicht wirklich viel Spaß. Ja. Ist keine gute Idee. Wie gesagt, das mag mit dem Tablet, das ist aber so ein 10 Zoll Tablet oder so, natürlich etwas anderes sein. Ja, generell soll es schwierig sein, wenn du halt direkt vom Schlafen gehen was am Laptop oder so machst. Also ich kann dann da nicht schlafen. Okay. Also wenn ich schlafen gehe, dann weiß ich, dann bin ich halt nicht direkt vor dem Laptop oder Fernseher, sondern ja. Dann lese ich noch mal eine Stunde, damit ich die Augen beruhigen können, aber sonst ist mir könnte ich nicht schlafen halt. Okay, das könnte meine Schlafstörung aber erklären. Ja, also das soll tatsächlich es hat natürlich auf manchen größeren, auf manchen kleineren Effekt, aber da wäre ich echt vorsichtig mit. Ja, okay. Ja, also PDF hat eigentlich für mich fast den gleichen Stellenwert wie online gekaufte Spiele. Mir fehlt immer irgendwie dann aber was. Also man hat irgendwie dann nicht so den Gegenwert in der Hand, vor Augen. Ja, das ist natürlich noch eine Sache, auch eine wichtige Sache. Du kannst natürlich ein Hardcover oder Softcover, was du gekauft hast, kannst natürlich sagen, gefällt mir nicht mehr, verkaufe ich weiter. Du kannst sagen, da gibt es jemanden, dem es gefällt, ich verschenke es weiter. Oder du kannst sagen, ich mag es überhaupt nicht mehr, ich verbrenne es. und du kannst es... Oder kannst du meine Mutter ins Altpapier schmeißen. Ich wollte es gerade noch mal erwähnen. Es waren DSA-Sachen, also sie hat gut an... getan, sehr lohnenswert. Es ist halt das eigene Eigentum und digital, ja, du kannst halt eben nicht weiter verschenken. Ich meine, es soll da mal irgendwann, man macht sich ja Gedanken darüber oder Amazon soll das planen. Wer fleißig Dropcast hört, hat das vielleicht mitbekommen, aber jedenfalls, naja, hat auch so seine Schwierigkeiten. Ja. Das muss natürlich dann vom Preisverhältnis passen. Gut, man kann sie auch anhören. Trotzdem, PDF muss ja auch was kosten und dieser Druck vom Buch ist halt eigentlich nur der kleinste Teil, was es halt problematisch macht, wenn ein PDF standardmäßig 70% kosten muss oder sollte oder der Kosten verursacht, dann ist das halt sehr teuer. Also als Buch würde ich mir nicht kaufen, auch weil ich abends, sehr gut, wenn ich vielleicht so einen Amazon Reader hätte, die sind ja von der Helligkeit deutlich nicht so hell, also besser zu lesen, aber trotzdem, ich mag das haptische Erlebnis, was ich mit dem Buch habe. Ein Lesezeichen reinpacken oder das mitnehmen, wo ich, ja. Richtig. Also ich kann es verstehen, wenn man in Urlaub fährt, dass man da nicht seine 3, 4, 6, 10 Bücher mit einpacken. Hat ja auch dann wieder andere Vorteile, aber da geht es mir halt im Prinzip genauso. Also da fehlt mir einfach dann, da muss ich was in der Hand haben. Ja. Gut. Aber zum Beispiel bei Star Wars habe ich zum Beispiel ein PDF vermisst. Da habe ich zum Beispiel die Gruppe so nochmal die Grid-Tabellen zusammen kopiert. Muss ich dann halt kopieren, weil es kein PDF da gibt. Und gerade sowas wie, dass nochmal die Charakterbögen auf PDF nachgereicht wird also gezielt Sachen, das finde ich auch mal sehr gut. Ja. Oder für Fantasy Age zum Beispiel die Stunt-Tabellen sehr, sehr nützlich. Klar. Gut. Neunte Frage. Jenseits des Spiels, was gehört zu einer idealen Runde? Was verbessert die Spielerfahrung? Ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Da habe ich auch mehrere Punkte mir hier mal aufgeschrieben. Ja. Da gibt es ja auch nur ziemlich viele Punkte auch zum Aufschreiben. Ich habe mir zum Beispiel notiert, alle Spieler sollten gleich neugierig und interessiert sein. Ich habe auch nur Mitspieler aufgeschrieben. Ah. Ja, aber das ist echt, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe noch weitere Punkte. Ja, ich habe noch weitere Punkte, genau. Also ich persönlich mag es ja sehr gern, bist du ja nicht so der Fan von, aber ich persönlich mag es halt wirklich sehr gern, wenn der Spielleiter, wenn er was erklärt, das auch wirklich detailliert tut. Furchtbar. Wenn ich in eine Glitzerhöhle komme beispielsweise, da möchte ich auch gerne, dass er dann beschreibt, wie schön sich das Licht spiegelt und welche Farben die Kristalle haben und so weiter, ja. Und so fort. Unser Agame zum Beispiel. Ich könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er was erzählt, weil ich das echt mal total super finde. Da mag ich das durchaus auch, ja. Aber ja. Es gibt da einen großen Unterschied. Ich glaube, das war sogar bei ihm, wo ich das gemerkt habe. Da hat er so kurz was erzählt. Und ich habe mir das war wirklich nur kurz angeteasert. Ich habe mir das sehr detailliert vorstellen können. Also war irgendwie so eine Zombie-Szene im Kreuzfahrtschiff im Maschinenraum. Also ich hatte die wirklich vor Augen. Und die anderen sind da irgendwie nicht so richtig reingekommen. Die hätten da viel, viel mehr Laberei sozusagen gebraucht, viel mehr Beschreibung. Okay. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen uns beiden jetzt sozusagen, dass meine Bilder schon auf Stichworte hin sozusagen entstehen, wenn du da wahrscheinlich mehr Beschreibung, um dann das Bild im Kopf detaillierter zu erzeugen. Ich versuche das selber aufzufüllen sozusagen. Ja, mache ich ja auch. Also natürlich, wenn jetzt auch nur die Hälfte erzählt wird, würde ich mir auch meinen Teil dazu denken, dazu intern bei mir selber beisteuern, klar. Aber ich mag es einfach, also an sich gern. Ja. Also nicht, ich mag mir halt, wenn jemand das Bild bei mir im Kopf bist auch ein beschreibt und erzeugt. Buch- und Hörspiel-Fan, gut, bin ich auch, aber vielen geht da auf diese Eigenschaft nicht mehr anheim, oder? Stimmt, das habe ich, genau, das war so, dass Olaf das relativ lange beschrieben hat und dann habe ich gemerkt, dass die Leute aber genau das nachgefragt haben, was er teilweise gerade beschrieben hat, weil sie gar nicht in der Lage waren, das nachzuverfolgen. Ja. Und da liegt nämlich auch ein Problem, dass wenn du lange etwas beschreibst, du hast gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne. Bei Cthulhu gibt es, glaube ich, mag in einer Zeitschrift gewesen sein, wo sie halt über Essays gesprochen haben. Da haben sie halt gesagt, es reicht völlig, einem Essay zwei, drei Eigenschaften zu geben. Mehr kann man sich eh nicht merken. Vielleicht eine, die mit dem Klischee arbeitet und eine, die dem, oder eine zum Klischee aufrufen und eine, die dem Klischee widerspricht. Ja. Was weiß ich, wenn es jetzt nicht der dicke wird, ist sondern mal der dünne wird oder Ja, genau. Den kannst du ja dann wahrscheinlich viel besser merken, als wenn du den jetzt auf einer halben Seite beschreibst, zumal es immer schwierig ist. Daran kann man, das ist halt auch so eine Spielerlesetechnik. Spieler lesen den SL. Wenn der Leute lange beschreibt, dann wissen sie, dass er in der Story wichtig ist. Ja, ist wie beim Führerscheintest. Wenn die längste Antwort ist immer die richtige. Ja, das weiß ich nicht, ob das so ist, aber manche denken so. Das ist natürlich so eine furchtbare Metadenke, aber gut. Ja. Aber nur ganz kurz, du hast ja auch Maus und Mystik gespielt. Das ist ja nur jetzt ein Brettspiel, abseits jetzt davon. Da werden ja ab und zu mal so, das ist ja so ein Hörspiel, Brettspiel. Jetzt bin ich gespannt, ja. Ja, da werden ja dann auch ab und zu mal an gewissen Abschnitten Hörspielfetzen eingespielt von CD, die ja dann die Story einfach dann fortführen. Die erste Runde, die wir mal gespielt hatten, da hat man auch schon gemerkt, also da trennt sich so tatsächlich so die Spreu vom Weizen. Also wer hört zum Beispiel wirklich Hörspiele, wer hat eine längere Aufmerksamkeitsspanne, da hatten wir wirklich einen, der hat das nicht mal 30 Sekunden ertragen. Ja. Der hat dann schon angefangen zu reden. Einfach, weil er das dann so. Ja, die sind ja auch teilweise echt lang und also ich fand sie von der Qualität her auch schlecht produziert. Ich mochte die Erzählerstimme. Ja, okay. Ja, weil es kein Highlight dahingehend, ja. Das ist schon richtig. Da gibt es Fanproduktionen, auch unter anderem mit dir, die da deutlich bessere Erzähler bieten. Ja, nee, aber gut. Ja, also aber auch so würde ich jetzt normalerweise nicht machen. Ich würde das kompakter wollen. Ja. Da waren mir so 5 Minuten Überleitung für einen Raum oder so, das ist zu lang. Gebe ich auch mit klar. Wie gesagt, ich finde es halt. Weil das Experiment war es ganz. Gut. Achso, meinst du das Maus und Musik? Ja, genau. Okay. Ich habe noch aufgeschrieben, ganz kurz, machen wir auch schneller jetzt. Regeldiskussion beispielsweise. Das ist ja das, was mitunter mal die Rollenspielrunde mit am meisten aufbläht. Wir sind immer noch bei. Was gehört jenseits des Spiels zur idealen Session? Du meinst. Ach, jenseits ist das so. Okay, das liegt vielleicht da, weil ich mir nämlich hier nur stichwortartig die Frage aufgeschrieben habe. Ja, nee, aber du meinst jetzt, Regeldiskussion gehört dazu oder gehört auf keinen Fall dazu? Das bin ich ja gespannt. Ja, gehören zwar dazu, aber dann nicht in die Spielrunde. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Essen bestelle, das Essen kommt und ich habe, oder davor passiert noch irgendwas, dass ich dann einfach sage, okay, lass uns das doch einfach nachher klären in der Spielrunde. Wir machen jetzt erstmal weiter. In der Spielpause, bis das Essen da ist. Wir machen jetzt bis dahin erstmal weiter. Also das erstmal in Kauf nehmen. Ja, Moment. Und dann kommt gleich die Gegenposition. Nee, ich bin da überhaupt kein Freund von. Ich weiß ja nicht, was für eine Art Regeldiskussion die jetzt vorschwebt. Gut, wenn es jetzt darum geht, Korinthenkackerei, um genau zu sein. Okay. Korinthenkackerei, richtig, die kann man auch sich nicht nur auf die Essenspause verschieben, sondern auf etwa 3 Jahre später, wenn sie die Rollenspielrunde aufgelöst hat. Das gibt es auch. Darauf wollte ich jetzt wirklich hinaus. Also auf Kleinigkeiten letzten Endes, die dann das alles aufhalten. Also ich fange an, über Regeln zu diskutieren, wenn mir irgendwas zu viel wird. Wenn ich merke, eigentlich funktioniert das ganz anders und das bei der Erwartungshaltung sozusagen grob verletzt wird. Ja. Und ich bin auch der Letzte, der irgendwo drauf rumreitet, aber jedenfalls, also wenn ich anfangen möchte, Regeln zu diskutieren, dann ist meistens gleich dann ist aber auch wirklich. Ja, dann ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und deswegen, wenn ich merke, dass jemand ein Bedürfnis hat, eine Regel zu hinterfragen oder zu diskutieren, dann frage ich zumindest kurz nach. Und dann, normalerweise geht das auch relativ schnell. Also, nämlich wenn du nachfragst, dann sagt er, was er meint. Wir können kurz Gedankenaustausch machen, frag vielleicht noch eine letzte Runde, fertig. Das dauert keine 3 Minuten, alle sind zufrieden und es kann weitergehen. Ja. Das finde ich eigentlich sehr gut. Es gibt aber tatsächlich Gruppen, auch ich habe es jetzt mittlerweile kennengelernt, wo das sehr kleinteilig wird, die also wirklich alle 5 Minuten irgendwie Regelfragen haben oder auch Sachen, die ihnen, also es ist halt schwierig zu sagen. Das kommt halt sehr, sehr auf die Gruppe an. Also wenn ich dann halt wirklich Leute habe, die so, wie du sagst, Korinthenkackerei betreiben, gut, dann kann ich es halt nicht machen. Aber wenn ich Leute damit habe, die verantwortungsvoll damit umgehen, wenn sie halt ein Problem mit einer Regel haben oder etwas anders sehen, ja, dann... Es gibt dann aber auch Extreme. Jetzt komme ich tatsächlich allerdings wieder zu meiner Smaragd-Spitzegruppe zurück. Wenn ein Charakter erstellt wird aus allen möglichen Regeln, aus allen möglichen Bänden und Zusatzbänden, da war immer Diskussionsbedarf. Ja. Dann einfach, weil man immer danach schlagen muss, ob das wirklich jetzt so ist, was aber, wenn ich das mal einwerfen darf, da ist halt die Frage, ob das Problem ist, das Regeln diskutieren oder ob es nicht von vornherein schon der Fehler war, alles zuzulassen. Ja, natürlich, das Letzteres. Genau. Und da ist das ja nun quasi ein Symptom für eine ganz andere Ursache. Ja, ja. Aber genau. Das Resultat war leider dasselbe, weil es kam halt dann immer Regeldiskussionen auf. Und, aber das ist ja nur das Symptom für etwas, was man halt schon woanders hätte abgehalten. Klar, logisch, das steht außer Frage. Ja, genau. Naja gut, umfangreiche Regelwerke haben halt so ihre Tücken, aber ich finde halt auch, manche Sachen kann man gut handwedeln, klar, oder kann man, was ist handwedeln, mag ich überhaupt nicht, kann man sozusagen ad hoc entscheiden und dann auch so lassen, mit Einverständnis der Spieler, aber ich würde immer versuchen, einen Konsens herbeizuführen, als sozusagen irgendwie meinen Willen durchzudrücken oder so. Ich habe jetzt auch noch als letzten Punkt Ergebnis offen würfeln. Ah. Lass es einfach mal so stehen. Ja, Ergebnisoffenheit habe ich als Punkt auch selber schon genannt, bei welchen Aspekt ich gerne mag. Ja, das konnte ich so bestätigen. Ich habe mir aufgeschrieben, die Mitspieler, die natürlich mit das Wichtigste sind. Ich habe mal in den Häkchen geschrieben, gutes Arbeitsklima. Also das heißt, was weiß ich, Raum muss belüftet sein, darf nicht zu heiß werden im Sommer. Das ist sowas, ja. Klar. Ja, auch manchmal ist man auch im Keller und das ist dann total kalt. Das ist natürlich auch Käse. Also man muss halt vernünftig spielen können, ein bisschen Platz haben, sich wohlfühlen sozusagen, genug Licht. Ja. Ja, vielleicht noch ein ruhiges Umfeld. Vielleicht ein bisschen RPG-Begleitmusik. Gibt durchaus auch Orte, wo das dann, weil dann die Bahn dran liegt, total laut sind oder so. Das stört natürlich auch, weil man auch immer wieder rausgerissen wird. Lange Diskussion gerade. Ja, das ist ja auch in der Tat eigentlich die Frage mit den, also eine der Fragen mit den meisten theoretischen Möglichkeiten. Das ist bei Frage Nummer 10. Die größte Ingame-Überraschung, die du erlebt hast. Ja, wie war das denn? Auch nicht ganz leicht zu beantworten. Neben diversen Aktionen, die wir gerade schon erwähnt haben, die mich auch überrascht haben. Ich habe noch lange nachgedacht, was hat mich so... Also ich habe mich an die D&D 5-Runde, die ich vorhin schon erwähnt habe, erinnert. Und zwar fängst du da auch auf erster Stufe an. Naja, und wir hatten dann einen Druiden gesucht und in einem verlassenen Dorf gefunden, wo es dann allerlei Probleme gab mit Pflanzen, Viechern und sind dann zu einem Turm vorgedrungen, einem alten Magierturm, und davor lagen verbrannte Spinnen. Und die eine Mitspielerin wollte dort unbedingt hin, war auch schon vorgeschlichen, werden sie dann wieder eingeholt. Und dann hat schon gemerkt, oh, was rum. Naja, und dachte so, ja, okay, vor von Feuerball verbrannte Spinnen, gut, könnte ein Feuerball, Schleuder der Magier sein, ist ja ein Magierturm und so weiter. Ja, und jedenfalls konnte sie aber auch die, kriegt sie die Tür nicht auf. Und so hat sie meinen Paladin gebeten, die aufzubrechen. Ich habe sie dann einmal aufgebrochen und dabei aber noch gepatzt, sodass ich in den Raum gestolpert bin und plötzlich vor einem wahrhaften Drachen stand. Das war auch schon eine, also erstens war es eine sehr überraschende Situation, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich mir innerlich was ganz anderes ausgemalt hatte und natürlich auch auf der Stufe überrascht, so ein Drache auch. Und es gab dann natürlich eine Interaktion zwischen den beiden Charakteren. Die anderen haben sich fein außen vor gehalten, also waren gar nicht mit reingekommen. Und die Story war dann sozusagen, dass der Patron dieser des Warlocks bei D&D 5 sozusagen ja einen Auftrag gegeben hatte, diesen Drachen etwas zu bebringen. Ja, aber das Gespräch entwickelt sich anfangs so, also erst entwickelt es sich ganz gut, dann wieder negativ. Also ich hatte so, man hatte das Gefühl, dass es jetzt sehr gefährlich wurde. Jedenfalls hatten wir ihn dann doch dazu gebracht, sich das anzugucken. Und der war dann den ersten Moment davon völlig fasziniert, bis dann irgendwie so ein Riesenklecks Honig quasi über den Drachen niederschwappte. Und darüber war natürlich extrem verärgert, aber diesen Moment der Ablenkung konnten wir nutzen und der Drache ist dann auch irgendwie abgehauen. Und ich habe auch erst überlegt, der könnte jetzt aber bald wiederkommen, aber ja, irgendwie hat sozusagen der eine Patron dem anderen klar gemacht, dass dies ja seine Einflusssphäre ist. Mhm. Und das war eine sehr, sehr interessante und intensive Situation auf jeden Fall. Okay. Bei mir, ja, ich musste auch ein bisschen überlegen, aber letzten Endes hatte ich dann doch die ganzen erstaunten Gesichter wieder vor Augen. Unsere alte Vampire-Alte-Welt-Runde. Die Maskerade war ich ja Spielleiter, Alte Welt war ich dann mal wieder Spieler. Und da hatten wir die Aufgabe, einen Gehilfen des Prinzen, ich weiß leider nicht mehr welcher Vater, also welches Abenteuer das jetzt war, aber da sollten wir halt, es ging letzten Endes darum, dass der alte Prinz oder der Prinz sollte gestürzt werden. Ja. Und wir wurden vom Gehilf, ich glaube, das war sogar der Bruder vom Prinzen, wurden wir halt beauftragt, Sachen über den rauszufinden, die halt dann quasi gegen ihn verwendet werden können. Ja. So, das haben natürlich noch ein paar Wendungen. Fakt war aber, dass ich wurde von dem alten Prinzen, weil er schon irgendwas vermutet hat, wurde dann halt als Spion in die Spielgruppe reingeschleust. Und hat halt dann die Aufgabe, natürlich klar, dann das Ganze zu sabotieren, beziehungsweise rauszukriegen, was jetzt genau der Bruder des Prinzen davor hatte. Und das konnten wir tatsächlich, also der Spielleiter wusste ja Bescheid, und ich, das konnten wir tatsächlich immer bis zum Schluss echt auch geheim halten. Das hat keiner mitgekriegt. Ich hatte auch einen taubstummen Charakter, das hatte ich ja als Nachteil gewählt. Er war halt taubstumm. Und deswegen musste er immer alles das, was er wollte, nur niederschreiben. Und so konnte er immer dann heimlich Berichte schreiben, über einen Ghoul dann zustecken. Und das war dann ziemlich cool. Als er dann zum Schluss halt dann rauskam, dass ich derjenige war, der dann auch dann die Gruppe selber ausspioniert hat und so Steine in den Weg gelegt hat. Das war gut, weil die haben das tatsächlich in keinster Weise vermutet. Das war lustig. Ja, und kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen hat. Da ist mir noch auf jeden Fall ein guter Gedanke gekommen. Größte Überraschung, ich hatte einmal sowas Ähnliches gemacht. Und zwar war das so eine spontane Runde auf der, das war ein Pfadfinderlager in Polen. Und wir sind im Zug zurückgefahren. Was in Polen oder in Dänemark, ich weiß nicht. Wir sind im Zug zurückgefahren, längere Fahrt. Und wir hatten, glaube ich, da immer Drachenlanze gelesen, waren total heiß auf Rollenspiel. Also, was macht man? Eine spontane Runde im Zugabteil. Wir hatten noch ein richtiges Zugabteil, gibt es ja heute gar nicht mehr. Nee. Jedenfalls. Zumindest nicht in den Bildern. Habe ich mir einen Kriminalfall überlegt, halt in so einer Stadt, wo immer wieder Leute verschwinden und so weiter. Und, die Spieler mussten halt den Täter finden, klar. So weit, so normal. Da haben wir dann überlegt, okay, dann muss der Täter einer der Spieler sein. Also einer der Spielercharaktere. Und habe dann mit jedem kurz gesprochen. Also und dem einen habe ich halt erzählt oder gefragt, ob er mit einverstanden wäre, dass er der Täter ist. Und dann, hat der da natürlich dafür gesorgt, dass sie nicht zusammen Wache gehalten haben, sondern halt so sich verschieden aufgeteilt haben und so weiter. Und das war halt sehr schön. Und die haben dann da echt auch jeden und alles verdächtigt, den Wirt zum Beispiel, dass er sie abgehört hat oder sonst was, weil die Täter offensichtlich Informationen hatten, die nur unter ihnen bekannt waren. Das war echt auch eine riesen Überraschung und hatten auch alle große Überraschungen in den Augen und hat denen auch gut gefallen, ja, für sowas Spontanes ohne Würfel war das durchaus auch tatsächlich recht unterhaltsam. Ja. Dann haben wir Frage 11. Welcher Spieler hat dich in der Weise, wie du spielst, am meisten beeinflusst? Ja, kann ich klipp und klar sagen. Sitzt mir ja gerade gegenüber. Ja, ist aber tatsächlich so. Weil ganz viele Aspekte habe ich mir abgeguckt im Laufe der Jahre, weil ich sie für tatsächlich sehr positiv empfand. Also zum Beispiel ergebnisoffenes Würfeln. Ich habe ja auch als Spielleiter Jahre lang Spielleiterschirm benutzt. Ja. Eigentlich eher, um die Regeln alle auf einen Blick zu haben. Aber wenn man halt auch mal die Würfe verdecken kann, ist das auch umso besser gewesen. Würde ich heute in der Form auch nicht mehr machen. Oder mache ich auch in der Form auch gar nicht mehr. Ja, ich habe so das Gefühl, das ist sozusagen der einfachste Weg, aber nicht der interessanteste unbedingt. Ist richtig. Wenn mit dem Ergebnis zu arbeiten, was man bekommen hat, um das auszuformen, das gibt halt der Geschichte einen neuen Weg, den man halt selber noch nicht kennt und das macht halt den Reiz beim Spielleiten auch aus. Finde ich sozusagen, dass man einen Weg anschlägt, den man vorher selber nicht kennt. Also genau, irgendwer hat mich mal ganz empört oder erstaunt gefragt, wie ich denn viermal Falkenrund leiten kann, das ist doch total langweilig. Nein, jede Gruppe hat ja ihre völlig andere und eigene Geschichte erzählt und ganz andere Dinge gemacht. Das ist total interessant eigentlich. Ja, genau. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Das habe ich selber festgestellt mit Dungeon Slayers beispielsweise, einfach weil es einen ganz anderen Blickwinkel wieder gibt. Aber wie gesagt, das gehört halt dann mit dazu. Oder dass wirklich der Spielleiter auf das, was man selber macht, auch nicht gleich negativ reagiert, sondern auch mal andere Sachen zulässt. Einfach Kreativität auch mal belohnt. Oder zumindest sie halt zulässt. Man muss ja nicht unbedingt belohnen, aber er kann sie zumindest zulassen. Und habe ich auch letztens erst wieder erlebt, wo dann ein Spielleiter gesagt hat zu einem frischen Spieler, zu einem Neuling, der auch eine nette Idee hatte, dann einfach und sagte, nee, das gibt das Regelwerk nicht her. Stimmt, steht so nirgends drin. Aber deswegen kann man das ja trotzdem, einfach weil er vielleicht auch neu ist, dann auch sagen, okay, war eine gute Idee, kannst du machen, wird vielleicht aber dein Wurf erschwert, weil darum. Also, oder vereinfacht, ich würde es nicht darum machen, weil er neu ist. Ich glaube, ich würde es auch fast jedem zugestehen, außer halt, wenn du halt wirklich regelorientierte Spiele hast, die dann sozusagen künftig genau diese Lücke immer wieder ausnutzen werden. Da würde ich dann doch sehr vorsichtig sein. Da würde ich dann zweimal nachdenken. Nicht, dass ich sozusagen irgendeinen Effekt mir gerade zusammengebaut habe, der mächtiger ist oder dessen Kombination mächtiger ist als alle anderen Sachen, die sozusagen in der Preisklasse oder Gewichtsklasse liegen. Aber die Pfeilspitze in Öl tunken, um damit einen Feuerpfeil quasi zu machen, der dann vielleicht noch ein bisschen mehr Feuerschaden macht. würde ich sagen, ist okay, kann man machen. Wenn der Gegner jetzt nur Klamotten trägt, die dann vielleicht Feuer fangen können, okay, warum denn nicht? Das, also das kann man doch... Sehe ich genau wie du, dass das, genau, machen wir aber Punkt Feuerschaden mehr für dich. Genau. Zum Beispiel. So, ne, das sind halt so Sachen. Ja, das habe ich halt im Prinzip dann so durch dich eher kennengelernt. Ja, dann kann ich ja das Lob sozusagen für ergebnisoffenes Spiel tatsächlich noch weitergeben. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, zum einen Agami. Ja. Wobei das ganz interessant ist, dass wir das, dass ich das sozusagen nicht sozusagen von ihm übernommen habe, sondern dass wir das sozusagen gemeinsam gelernt haben. Genau, du bist später in der Dungeon Crawl Classics Runde auch dazugestoßen. Jedenfalls an den Anfängen dieser Dungeon Crawl Classic Runde stand so meine Meinung, oder meine damalige Meinung war, Miniaturen sind fui, Kämpfe sind langweilig, pures Runtergewürfel. Und ich glaube, Dungeons mochte ich auch nicht. Oh, auch ein ganz wichtiger Aspekt im Übrigen, ja, Battle Maps, ja, da kommt auch gleich noch zu. Ja, also genau, da, ich hatte ganz viele Vorurteile. Ich bin halt DSA sozialisiert und es gibt Leute, denen das vielleicht genau liegt, aber ich musste feststellen, dass meine Spielpräferenzen noch anders sind und bis ich es geschafft habe, sie zu hinterfragen. Genau, damals gab es dann halt einen gewissen Settimbrini oder auch der Hofrat. Viele werden ihn vermutlich noch kennen oder auch nicht mögen. Ja, ich kenne oder auch nicht mögen. Der einen Stil namens Ars, also Abenteuer-Rollenspiel, geprägt hat. Zornow fasst das immer sehr schön zusammen, indem er sagt, ja, das ist doch ganz normales Rollenspiel. Ja, recht hat er, oder recht gebe ich ihm da gerne. Jedenfalls, genau da kommen ja die Ideen her, dass halt in Deutschland halt manchmal sehr verschwafelt ist, storyorientiert und so weiter. Und er den Fokus nochmal lenkt auf das herausforderungsorientierte Spiel, auf die Ergebnisoffenheit. Und ja, zum einen ist das hier in der Zeit groß geworden und zum anderen haben wir dann das halt auch mal gesagt, ja, wir machen das Dungeon Crawl Classics, wir probieren das mal aus mit Battle Maps und Miniaturen. Wir hatten da, glaube ich, beide noch keine Erfahrung, nee, interessanterweise. Also auch der Spieler da läuft nicht. Und da hat mich das wirklich begeistert und angesteckt und ich habe das dann immer mehr ausgebaut. Genau, ja, das habe ich dann ja auch, also deswegen sage ich auch gerade, okay, ja, stimmt, weil ich mich da auch angesprochen fühle. Genau, du bist ja auch noch in dieser Runde dann irgendwann dazu gestoßen. Richtig. Und ich konnte mir das eigentlich auch eher gar nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt hilfreich sein, ja, kann. Es hat aber nicht lange gedauert. Da konnte ich das schon gar nicht mehr ohne spielen. Ja, also diese Visualisierung und das dann ja doch das taktische Vorgehen, das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, die natürlich nicht sein muss. Aber mir fällt es mittlerweile echt schon schwer, ohne zu spielen. Ja, es gibt sicherlich auch Rollenspiele, wo sich das nicht zwingend anbietet, aber so ein paar Rollenspiele würde ich auch nicht ohne spielen wollen. Jo. Welches Spielsystem wirst du mit deiner Gruppe voraussichtlich als nächstes spielen? Warum? Ja, gute Frage, die ich nicht hundertprozentig beantworten kann. Genau, ich habe ja bis vor kurzem zum Marktschubitze gespielt und jetzt bin ich erstmal leitungslos und spiele stattdessen in vielen Runden mit. Genau, ich habe noch eine Star Wars Runde, in der ich gerade kürzlich geleitet habe für 2-3 Abende. Das war eine Wochentagsrunde und da ich mal derjenige bin, der am längsten arbeitet, leite ich dort dann auch nur in den Ferien. Hm. Ja, kurzum, das, was ich selber leiten will. Was mich da tatsächlich wieder motiviert hat, ist halt Pathfinder Society, weil diese kurzen 4-Stunden-Szenarien eigentlich ganz schön sind. Und ja, man hat halt auch den Aspekt, seinen Charakter auszubauen. Und das ist auch ganz schön gebalanced. Man hat halt nicht die Auswahl aus, du kannst halt alles kaufen, sondern das, was du kaufen kannst, musst du dir vorher sozusagen durch ein Abenteuer, das du erlebt hast, freigeschaltet haben. Sozusagen. Das finde ich einen ganz interessanten Mechanismus. Der Spielleiter macht das ganz gut. Er könnte manchmal ein bisschen weniger fest sozusagen am Papier klammern und ich möchte das einfach mal ausprobieren, wie ich da so ein Szenario hinkriege. Ob ich das sozusagen noch ein bisschen, ja, losgelöst vom Papier oder ein bisschen ergebnisoffener gestalten kann und gleichzeitig konform mit der Pathfinder Society gehen kann. Also bringt ja auch nichts, wenn ich so ein Szenario leite und das, was für 4 Stunden gedacht ist, ich brauche dazu 10 Stunden, dann hilft das auch keinem weiter. Wenn ich das jetzt nicht gerade in privater Runde mache, sondern halt irgendwo auf dem Konto. Das möchte ich halt gerne mal gucken. Da gibt es unter anderem, war ja neulich die Iron Gods Crowdfunding. Das ist angekommen. Da habe ich mir jetzt auch das, gab es die Kurzgeschichten, die im Abenteuerfahrt beiliegen, quasi in der Extra-Heft. Das habe ich dann auch mal gelesen, war ganz interessant. Nicht literarisch wertvoll, das hat schön das Numeria vorgestellt und so weiter. Und wir hatten dann einmal auch gespielt, so ein Abenteuer in einem Raumschiff. Ja, also kurz oben in die Richtung würde ich demnächst was machen. Was ich unbedingt spielen will erstmal, ist Numenera. Ja. Wenn mir das gefällt, würde ich es vielleicht auch mal leiten. Ja, das ist so das, was bei mir auf dem Plan steht. Ja. Ich habe aktuell keine echte oder keine Spielrunde mehr. Und unsere Pathfinder-Runde hat sich auch wieder zersetzt. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, welches Spielsystem ich in meiner Runde spielen wollen. Ich nehme jetzt aber mal unsere Donnerstagsrunde. Ja. Da würde mich tatsächlich auch am meisten Numenera reizen. Einfach weil mich das Setting, was ich jetzt alles darüber gelesen habe, und irgendwann hoffe ich, erscheint ja noch das passende Computerspiel dazu. Das hat schon mal sehr zur Visualisierung bei mir in meinem Kopf geholfen. Mhm. Weil du den Vorgänger hier Planescape Torment, glaube ich, ganz gern mochtest. Ja, genau. Das spielbare Buch. Er war damals, glaube ich, nichts für mich. Ich habe da so, okay, ich will jetzt tot, stehe wieder auf. Und was will der? Warum nervt mich der Schädel? Also ich bin irgendwie so reingekommen, nicht okay. So viel, weil das geht. Ja, gut, das ist aber ja, klar, weil es auch ein weird Setting ist. Also, ja, das ja. Ist schon ein bisschen was. Ich glaube, heute würde mir das wahrscheinlich besser gefallen, wenn ich so ein, genau, auf dieses Wertkram, wie du schon wieder total stehe. Aber ist halt, man ist halt ein Kind seiner eigenen Zeit. Ja, manche Dinge ändern sich dann halt einfach. Ja, da ist es einfach das Setting, was mich reizt. Angesprochen wurde ich ja entsprechend auch schon auf Game of Thrones. Da hatten wir ja mal das Einstiegsabenteuer aus den Schnellstartregeln gespielt. Ja. Zumindest ein Spieler daraus ist ja sehr heiß, das nochmal in größerer Fassung zu spielen, also mit dem richtigen Regelwerk. Ja. Würde mich auch reizen. Game of Thrones hat mich ja schon, Song of Ice and Fire hat mich ja dahingehend hat mich immer das politische Intrigenspiel bereits in den Büchern. Fand ich immer total geil. Kann aber jetzt nicht sagen, ob das Spiel das auch so umsetzen kann, wie ich mir das jetzt vorstelle. Genau, also wird schwierig. War ja im Gegenteil so, dass uns das im Einsteiger-Szenario ein bisschen viel oder ein bisschen zu kleinteilig war. Ja. Also es hat sich so ein bisschen so wie DSA, ein DSA-Kampf gespielt. Nur auf verbaler Ebene. Nur auf verbaler Ebene. Man metzelt sich, aber es hat kein Ergebnis. Das hat halt keine Auswirkungen gehabt, ganz lange Zeit, weil keiner durch diese in Häkchen soziale Rüstung gekommen ist, sozusagen. Genau. Aber da muss man mal sehen, ob das Original, ob das da einfach die Werte ein bisschen falsch skaliert sind oder ob das Pech war oder. Vielleicht auch falsch gelesen, falsch verstanden, kann natürlich alles sein. Genau, mag sein. Würde ich die Herausforderung halt gerne annehmen, aber ich habe fast das Gefühl, das würde mich dann auf spielerischer Ebene eher enttäuschen. Aber gut. Also von daher wäre mein Favorit eigentlich Numenera, was das angeht. Und auch wurde geäußert Star Wars Rollspiel, das Gute am Rande des Imperiums. Hätte ich persönlich auch extrem Lust drauf, einfach weil es Star Wars ist. Das ist einfach das Warum als Begründung. Ja. Also ich verstehe es, ich spiele es wöchentlich. Spielen möchtest du es nicht? Okay. Nee, ich spiele es wöchentlich. Ach so, ja, okay. Klar, also du spielst ja schon mit in einer Runde, richtig. Ja, vielleicht kann ich ja auch noch dann die Spieler aus unserer Donnerstagsrunde, vielleicht, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht dahingehend mal eine Runde mache. Muss ich halt mal gucken. Ja, das dazu. Was macht eine erfolgreiche Kampagne aus? Was benötigt man, um eine lange Kampagne interessant und spannend zu halten? Ja, also relativ subjektiv das Ganze. Ja. Ich für meinen Teil finde, dass eine Kampagne wendungsreich sein sollte. Also nicht, dass man schon nach zwei Sitzungen im Prinzip weiß, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Oder man sich schon vorstellen kann, was jetzt als nächstes passiert. Also wie in so einem guten Film, sag ich mal, ein, zwei Plot-Twister sind vielleicht nicht verkehrt. Dann finde ich relativ wichtig, dass es gibt ja meist Auftraggeber, nennen wir sie mal so. dass die irgendwie auch eine nachvollziehbare Motivation haben, Charaktere ins Abenteuer zu stürzen. Also weil es mir eingefallen, dieser Beweggrund, die Harlequin-Kampagne, die ich damals mal gespielt oder geleitet hatte sogar, Shadowrun, war für mich vollkommen unverständlich, warum zwei halbgötterähnliche Auftraggeber. Ja. Ich meine, es wird zwar erklärt, ja, aber als auf SL-Ebene, das wird dem Spieler nicht klar. Ja, also es wird den schon, aber am Ende halt, dann wird es irgendwo natürlich dann klar, aber warum? Ja, bitte. Ich möchte deinen kreativen Fluss nicht bremsen. Es gibt ja eine DSA-Einsteiger-Kampagne, deren Abenteuer eigentlich sehr gut ist. Ich glaube, genau, das habe ich mal mit Glorian hier im Podcast auch besprochen. Und dann kommt da die total blödsinnige Idee. Na, dann ist die Überschrift für die Kampagne Spielsteine der Götter. Also sprich, die SC spielen sozusagen Schach für irgendwelche Götter, die sich streiten. Und das ist natürlich... Oh, das ist in so vielen Dingen, finde ich das so blöd. Ja, und genau das gleiche Prinzip wird ja da verfolgt. Genau, das finde ich als Motivation furchtbar. Ja, und da finde ich jetzt als Vergleich, so ein Game of Thrones zum Beispiel, wenn du jetzt der Erbe des Hauses bist, ja, so bist du ja schon in einer etwas höheren Position. Und was weiß ich, dein Vater stirbt, du wirst halt dann jetzt, da haben wir ja zum Beispiel in dem Einstiegsabenteuer, oh, jetzt gespoilert, na, ist egal. So hart gespoilert ist ja nicht. Das war schon vorweg. Da bin ich übrigens auch noch auf eine Leistung stolz, nämlich dass ich. Ja, komm, kannst du gleich gerne mal ausführen. Ich weiß schon genau, was du meinst. Aber da gibt es halt dann zumindest vielleicht eine nachvollziehbare Motivation, wenn das Haus halt irgendwo sich an einem größeren Haus anschließen will und man selber jetzt als plötzlicher Erbe muss dafür sorgen, dass das passiert. Das finde ich nachvollziehbarer, als wenn jetzt, keine Ahnung, der König zum Fußsoldaten sagen würde, ha, du bist jetzt der von mir Auserwählte. Du, Soldat mit Helm und Pike, gehst jetzt bitte und intrigierst hart gegen meinen möglichen Usurpator, der mir den Thron jetzt hier streitig machen will. Ja, das ist wirklich nachvollziehbar. Das auch, so, die G7-Kampagne hat das ja auch, dass dann halt plötzlich die NSCs in der Umgebung alle viel mächtiger sind und dann auch teilweise die Probleme für die Charaktere lösen. Das ist so... Ja, na gut. Das ist halt Charakter und Motivation. Was hältst du denn von so einer Sandbox, wo du jetzt quasi keinen Auftraggeber hast, sondern quasi selber zum Macher wirst? Ja, klar. Kingmaker zum Beispiel, also jetzt als Grundmotivation. Da gibt es da schon so eine Art Auftraggeber, aber ja. Genau, aber irgendwann... Klar. Da bist du ja selber deines Schicksals, bist selber, genau, das Glück geschmiedet, bist deines Schicksals Herr. Und klar, finde ich auch super. Von der Idee her, kommt ja immer auf die Umsetzung dann letztendlich drauf an, aber von der Idee her super gut, ja. Stimmt, ich erinnere mich noch an eine Umsetzung. Ich war damals noch total Sandbox-geil und der SL hat sich dann überlegt, ne, statt der Sandbox macht er jetzt so kleine Abenteuer. Also fest und lässt die Setbox außen vor. Ja, also, ja. Das war auch eine interessante Entscheidung jedenfalls. Kann ich mir auch spannend vorstellen, ja. Die Abenteuer waren auch nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber ich habe mich ja gerade auf diesen Sandbox-Crawl und ich bin, also wenn du mir Hexfelder zum Erforschen gibst, da bin ich total, das mag ich wahnsinnig. Wir haben damals Sterngabe gespielt, sind mit dem Raumschiff irgendwo abgestürzt, das war alles sozusagen der gerailroadete Einstieg, vielleicht haben wir ein paar Entscheidungen getroffen da, wer da jetzt überlebt oder ob man drei oder vier Lebensmittel hat, jedenfalls also auf Planeten völlig fast mittellos, nur wenig Wasser und man muss die Umgebung erkunden und großartig. Hexfeld vor Hexfeld sich voranarbeiten und eine Wasserquelle irgendwo finden, wo man dann aber nur zwei Tage und dann reicht's nicht mehr und Behälter und großartig. Also von quasi ressourcenlos zu starten, irgendwo auf einem Hexfeld und nach die Umgebung zu erkunden und die Ressourcen langsam auszubauen. Damit kannst du mich begeistern und fangen. Okay, werde ich mir merken. Ja, das wäre schon mal für eine erfolgreiche Kampagne mit mir eine gute Basis. Gut, darauf wollte ich, glaube ich, gar nicht hinaus. Irgendwas wollte ich noch erzählen zu Game of Thrones. Ja, deine Zeltraktion. Stimmt. Genau, da könnte ich noch eine Leistung anschließen, auf die ich tatsächlich ganz, ganz stolz bin, nämlich unsere drei SCs sind da ins Banditenlager gestolpert, sage ich mal. Und ich habe den Jüngling gespielt, den etwas unsicheren, der zeigen musste, dass er der Herr des Hauses ist und so weiter. Und wir hatten schon gemerkt, so ja, die besten Werte beim Kämpfen hat er nicht. Also dachte ich, muss ich irgendwie Eindruck schinden. Und die Banditen krochen da aus ihren Zelten. Und also zack, Schwert gezückt und ihm erst den Kopf abgesehen wird. Und hatte dennoch das in Häkchen Glück oder Pech, wie auch immer, dass es halt der Anführer war und die anderen total so, oh. Also, da fand ich auch gut. Das war halt, da hat man auch gemerkt, dass das halt Ergebnisoffen halt. Ich habe halt durch Zufall den richtigen erwischt sozusagen. Hätte auch ein unwichtiger Bandit sein können. Er hätte wahrscheinlich trotzdem Eindruck gemacht. Aber er hätte auch noch durchaus nachvollziehbare Beweggründe gehabt, warum er jetzt plötzlich Bandit geworden ist, aber dazu kam er leider nicht mehr. Ja, genau. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das klappt, aber das war so schön. Und es war halt auch Game of Thrones mäßig, hat, finde ich, gut gepasst. Und die anderen waren echt eingeschüchtert. Ja, genau. Also was habe ich mir da für Punkte aufgeschrieben? Also erstmal etwas, was dem vielleicht scheinbar widerspricht, nämlich Kürze. Ich glaube, kurze Kampagnen sind erfolgreicher als lange, weil ich finde es extrem befriedigend, sie zu Ende zu spielen. Ja, wie viele Kampagnen das man angefangen hat und nie zu Ende bekommen hat, das ist Myriaden. Und die fertig geworden sind, die sind doch eher wenige. Deswegen, ich mache es lieber kurz als... Ja. Nee, ist ein ganz wichtiger Punkt, kann ich unterstreichen, weil sobald die Spieler das Gefühl haben, das, was sie machen, bringt sie ja nicht irgendwo weiter oder so. Das hat vielleicht jetzt gar nichts wirklich mit dem Abenteuer oder mit der Kampagne zu tun. Das kann ja auch passieren bei langen Kampagnen, dass du sozusagen so abschweifige Sachen hast und dann dich da gar nicht mehr das Gefühl hast, dass du eine Kampagne spielst. Genau. Was ganz kurzes Beispiel. In unserer tiefen Ebenenrunde. Ja. Erinnerst du dich vielleicht, der Spieler hat das immer so aufgezogen, quasi wirklich wie so ein Online-Rollenspiel, dass du immer noch Nebenquests bekommen hast von verschiedenen Auftraggebern. Du hast zwar irgendwo einen roten Faden gehabt, aber es gab immer noch so Nebenquests, die man machen konnte und das funktioniert vielleicht bei Computer-Rollenspielen, aber so im Pen-and-Paper-Rollenspiel, da möchte auch ich eigentlich eher fokussiert. Ja, das hat aber vielleicht auch deswegen nicht funktioniert, weil so irgendwann wurden es halt zu viele Leute. Das war schon vom Sandboxing-Aspekt her nicht schlecht, aber ja, naja. Gut, lässt sich jetzt schwer so im Nachhinein an einem Detail festmachen. Genau, mit Kürze, genau, da kommt auch gleich was anderes, nämlich, was man in jeder einzelnen Sitzung spüren muss, ist Fortschritt. Finde ich auch ganz wichtig. Man ist weitergekommen, egal wie, egal womit. Ja. Es muss weitergegangen sein. Ich mag das ja auch nicht, wenn halt Spieler sich sozusagen, also wenn ich selber Spieler bin, wenn sich andere Spieler sozusagen verplaudern sozusagen oder an irgendwelchen unwichtigen Stellen hängen bleiben und jetzt unbedingt auf dem Markt noch das siebte Schild sich angucken muss, ob das jetzt endlich die richtige grün metallene Farbe hat, dass sie es kaufen können. Da kriege ich Schnappatmung. Ja, also genau, ich muss, wenn ich nicht merke, am Ende des Spielabends ist vorangegangen, dann gibt mir das keine Befriedigung. Und ich erinnere mich auch noch an eine Kampagne, weil man muss ja auch mal bedenken, wir spielen ja heute nicht mehr dreimal die Woche, sondern alle drei Wochen einmal und das ist schon die Höchstzahl. Davon fällt dir noch jedes zweite Mal aus. Ja. Ja, und du bist froh, wenn du dich an das letzte Mal erinnerst. So, was meinst du, wie froh ich war, als bei Warhammer, da ist ja noch zwar was flach gefallen, dass wir die Dinge aufnehmen, dass ich mir das nochmal anhören konnte, was auch beim letzten Mal passiert ist. Sonst hätte ich ja als SL die Handlung nicht mehr zusammengekriegt. Ja, also das finde ich extrem wichtig, dass man, gerade weil man heute so wenig spielt, dass man es dann lieber in 10 Sessions, in 20 Sessions macht und nicht auf 50, 100 oder halt auch wirklich auf über Jahre hinweg. Jahre planen. Ja. Ne? Wenn man sich überlegt, ja, ich mache jetzt 10 Sessions, die kriege ich in einem Jahr hin oder wir machen Abenteuerfahrt. Naja, also es muss überschaubar bleiben. Falkenrund zum Beispiel fand ich gut. Ich habe es einmal zu Ende gebracht und einmal fast zu Ende gebracht. Genau, und die anderen beiden Gruppen, die ich vorhin erwähnt habe, die haben wirklich schon das erste Abenteuer gespielt. Genau, und ich glaube, aus zwei Gruppen habe ich dann eine. Genau, also das ist alles so weitergegangen. Ne? Und Kingmaker zum Beispiel habe ich durchaus abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das Subsystem, dass mir einige Subsysteme nicht gefallen, dass es schlecht balanciert ist. oder dass ich so viel an den Regeln machen müsste, dass mir das, ja, das lohnt sich denn nicht mehr. Also da brauche ich denn die Hefte nicht mehr zu. Ja, so, was haben wir noch für Punkt aufgeschrieben? Regelmäßige Neumotivation. Ja, genau, das ist, man sollte sich immer, wenn ich mir jetzt frage, mache ich eine Kampagne so, habe ich nur halb Lust drauf, aber könnte mal anfangen, das ist eigentlich das Schlimmste, weil am Anfang der Kampagne hast du die höchste Motivation von allen Seiten. Ja. Genau, und die kann man ab und zu noch mal ein bisschen anfachen und so weiter, aber im Prinzip kann man schon mal davon ausgehen, dass sie dann nicht mehr höher wird. Und genau, und dann sollte sich immer mal gucken, wie kann man die Spieler sozusagen dann dabei halten. Ja. Ja. Ja, ich hab hier noch als Punkt, das kann man vielleicht ergänzen, ich weiß zwar nicht mehr jetzt, was ich mir da im Detail gedacht habe, aber fokussiert leiten. Gemeint habe ich dann damit, dass zum Beispiel der Spielleiter dann auch mal als Motivator oder als Schiedsrichter auftritt, um halt dann zu sagen, genug geschnappelt, weiter geht's. Ja, das finde ich extrem wichtig. Genau. Jetzt kann ich doch noch mal ein negatives Beispiel bringen. genau, zum einen, wir hatten einen Verdacht und oder einen Fall und haben eine Insel untersucht. Ja, so eine Insel zu erforschen, Insel zu erforschen, das macht mir natürlich durchaus Spaß, aber da war nichts zu entdecken und unsere Annahme, unsere Idee war halt irgendwie völlig falsch. Es war halt ein Red Herring oder so. Und stand nach einer Stunde zusammen und nach einer halben Stunde so, Leute, ihr habt die ganze Insel erkundet. Aber da irgendwie immer dachten wir, da müsste irgendwas sein. Also immer mit neuen Ideen da quasi dran rumgewerkelt. Ja. Ja gut, das kann natürlich auch dann den Lust verhageln, ne, wenn man weiß, das kann sich ja wiederholen. Und ich hatte das nochmal beim anderen Kriminalfall, das war jetzt keine Kampagne direkt, oder das war der Beginn einer Kampagne, aber es war jetzt nur als One-Shot gespielt. Jetzt hatten wir da auch einen Kriminalfall auf einer Insel und eigentlich hatten wir da alle Hinweise entdeckt und man hätte weiterreisen sollen. Und wir wussten auch, wohin es geht und wir dachten, ja, es muss ja noch irgendwas zu entdecken geben. Ja, und dann, also da musst du einfach cutten. Ja. Karten oder einfach sagen, ja, ihr habt alles gefunden, ihr könnt es weiterziehen. Also sprich, zu Sandbox-artigen Sachen gehört auch immer dazu. Habe ich gerade neulich auch als Tipp im Tannenhorn gelesen. Man muss auch halt mal sagen, wann es genug ist. Ja, so. Ja, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben. Gut, dass ich nicht eingebracht habe. Puzzleteile à la Rune Lords Runenschnipsel. Genau, ich hatte schon erzählt, dass ich halt der an den Rune Lords interessierte Magier war. Ich hatte es auch geschafft, obwohl ich da in der Pestfinder-Reaktion war, quasi nichts darüber vorher zu lesen von dem Abenteuerpfad und habe das echt gut vermieden. Und habe mich dann halt quasi von jedem kleinen Schnipsel, das ich da gefunden habe, mich wirklich begeistern lassen und fand es auch total cool. Dann gab es halt die Rune und da konnte ich mal die Bedeutung zuordnen, weil ich das da und da gesehen habe, sodass ich mir das langsam erschlossen hat, sozusagen die Sprache. Und heute hast du halt teilweise Spieler so, ja, ich habe das gelernt, ich will wissen, was da steht. Das ist halt so total langweilig. Also ja. Stattdessen habe ich das nach und nach, bis mir dann auch selber als so, wow, Runherrscher, tolle Sache, bis mir dann auch klar wurde, ja okay, die waren wahrscheinlich nicht so gut, sondern haben wahrscheinlich ziemlich schlimme Sachen gemacht. Das war halt dann wirklich sehr... Okay. Ja gut, das ist dann aber auch eher so Selbstdisziplin, ne? Also dann, dass du dich ja selbst dann als ja, aber ich meine, so, das grundsätzlich halt irgendwelche Puzzleteile auswählen. Ich mag es zum Beispiel sehr... so kleine Handouts, die auch so fluffmäßig sind. Ich weiß, der Talkcast sagt Handouts, oder wir haben das, glaube ich, in unserer Handout-Episode auch gesagt. Handouts immer soll was mit Schul zu tun haben. Aber so für lange Kampagnen, wenn man immer so ein Fluff-Handout drin hat, so einfach so ein Text über Dämonen in-game oder so. Ja, klar. Also das kann schon cool sein. Das habe ich jetzt eigentlich auch so vorgelassen, extra diese. Aber sehr gutes Beispiel ist ja halt zum Beispiel unser Glorian Underhill, unser Warhammer, ja. Der hat ja immer sich irgendwas ausgedacht, Kristalle irgendwie so rein. Das war schon, also hier in Sand eingefasste Kristalle und so, die wir dann aufbrechen mussten. Und das sind, ja, das sind so geile Ideen. Klar, das peppt das Ganze natürlich auch nochmal auf. Ja, ja, oder bei Östern gibt es das ja, dass so ein Artefakt nach und nach mitwächst, sozusagen, dass du nach und nach weitere Sachen da bei irgendwas in Häkchen freischalten kannst, ob das jetzt ein magischer Gegenstand ist oder Wissen oder was. Also, dass es immer wieder Schnipsel gibt. Genau, Questschnipsel habe ich hier geschrieben. Ja. Genau, persönliche Motivation finde ich auch nicht schlecht. Mache ich jetzt zum Beispiel bei Smartspitze ich das ja auch gemacht, dass ich jedem Spieler seine so ein bisschen persönliche Motivation, die mit den Dungeons zu tun hat, ja, gegeben habe. Ja. Ja. Und das waren, glaube ich, meine Punkte, ja. Ja. So, dann kommt die Frage 14. Keine ganz uninteressante Frage. Das ist jetzt gerade die Übersetzung ins Deutsche. Dein bevorzugtes Team von Leuten, mit denen du gespielt hast. Also mit welchen Spielern würdest du quasi ein Dreamteam bilden wollen? Oh, ist auch, genau. Das sollen Spieler sein, mit denen man schon gespielt hat. Ja. Genau. Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich mittlerweile doch einen großen Kreis an Spielern habe, mit denen ich A, gerne spiele und B, die von denen manche auch mit deren Stil ich sehr ähnlich bin. Es gibt aber auch, zum Beispiel bei dir würde ich sagen, unser Stil ist jetzt nicht allzu ähnlich, aber wir kommen trotzdem gut miteinander klar. Da gibt es auch genug Spieler, bei denen die andere Interessen haben, aber wir trotzdem gut in eine Richtung vorstoßen können. Also im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich mit allen meinen Runden relativ zufrieden. Insofern habe ich dich auch in meine Runde aufgenommen. Fühle mich geadelt. Genauso wie Agami oder die meine Helmerstädter Runde. Aber genauso würde es meine wirklich wöchentliche Runde im Braunschweig, würde ich auch 2-3 Leute von sofort da reinsetzen. Wahrscheinlich wäre sie dann zu voll, weil ich lieber nur mit 4 Leuten spiele. Genau. Ich habe mir aber als Idee noch aufgeschrieben, weil ich das schon mal irgendwann auch versucht habe, nämlich zu Star Wars hinzukriegen, nämlich eine Runde mit unserem Cast, also dem Greifenglau-Podcast, mit dir, mit Bangrim und mit Glorian, also mit den festen Leuten, die hier immer wieder auftauchen. Mhm. Aber es ist leider an Bangrim, glaube ich, gescheitert. Nee, du warst auch irgendwie krank. Stimmt, nur Glorian war dabei und Riven. Skandal, was war los? Muss ich mal in den persönlichen Nachrichten nachgucken. Ja, stimmt, das war letztes Jahr irgendwann, ne? Ja, genau. Ja, richtig, genau. Ja, stimmt. Genau, das habe ich mir so jedenfalls, das wäre auch eine lustige Sache. Ja. Ja, das stimmt. Also fällt mir jetzt natürlich ein bisschen schwerer, weil ich nicht mehr wirklich so viele Runden habe. Und die Runden, die ich habe, das ist wirklich schon sehr, sehr eingeschränkt. Ja, also klar, es gibt da einen Kreis, also dich würde ich auch definitiv mit reinnehmen. Ich würde Agami auch, wobei ich jetzt Agami eher als Spielleiter kenne als Spieler. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern. Stimmt, das ist noch ein interessanter Aspekt, an den ich auch drüber nachgedacht habe, wo du es gerade erwähnst. Also erstens, Spielleiter als Spieler sind manchmal gar nicht so einfach zu ertragen. Und tatsächlich ist es manchmal auch schwierig, Spielleiter als Spieler zu nehmen, auch die man selber gerne als Spielleiter haben mag, weil man dann auch so eine Schwelle hat oder jetzt muss ich das ja besonders gut machen oder so. Das kann einen ja auch nervös machen oder aus der Performance rausbringen sozusagen. Ja. Kam mir noch so als Gedanke, als ich das aufgeschrieben habe. Ja, es ist ja so. Also ich kenne ja auch einen Spielleiter, der von sich aus sagt, ich bin als Spieler unerträglich. Ja, gut, wen habe ich da noch? Das ist übrigens eine super schlechte Voraussetzung. Also das Wichtigste, was man, finde ich, als Spielleiter machen muss, um ein Häkchen gut zu werden oder um seinen Stil zu finden oder um zu reflektieren, ist, irgendwo anders mitzuspielen. Ja. Und wenn man merkt, dass man selbst kein guter Spieler ist, dann muss man sich mal fragen, was erwarte ich eigentlich als Spielleiter von Spielern, wie sie bei mir spielen und wieso schaffe ich es nicht, mich so zu verhalten? Also, das ist ja, also, naja, gut, ich, das ist jetzt. Ja, die Selbstreflexion, ja, ist eine berechtigte Frage natürlich. Also, Glorian zum Beispiel, der spielt ja auch seine NSCs immer sehr, sehr humorig, muss ich sagen. Das hat mir immer sehr, sehr gefallen bei Warhammer. Kann ich mir jetzt auch gut als grundsätzlich als Spieler vorstellen. Ja, also ich hatte sowohl, ich habe ja schon bei Star Wars erlebt, wie ich gerade erwähnte, ja, als auch bei Warhammer 3 durftet ihr beide mitspielen sozusagen. Ja, durften wir ja. Das hat als Spieler hat er durchaus auch gut gefallen, ja. Ja. Ja, und dann würde ich durchaus auch noch Riven mit reinpacken. In unserer Runde. Weil Riven ist ja auch ein sehr, sehr taktischer Denker. Ja, also... Der bereichert die Runde vielleicht noch um Sinn. Ich habe ihn nicht speziell aufgeschrieben, aber das ist so... Hat ja auch schon mal mitgepodcastet in einer Runde mit Glorian, glaube ich. Ist halt ein sehr pflegeleichter Spieler, so ähnlich wie meine Emmerstädter Runde. Der halt, der gerne spielt und einfach fast alles, was man sagt, auch da mitmacht und im Zweifelsfall auch dankbar dafür ist. Ne? Das ist natürlich eine gute Eigenschaft, dass man sozusagen ein pflegeleichter Spieler ist. Ne? Also das ich bin froh, wenn ich das von mir immer sagen könnte. Und wir haben ja gerade sozusagen den Gegenpart erwähnt, auf den ich mich jetzt auch nicht sehe. Weil ich doch persönlich auch eher der Spieler bin als der Spielleiter. Ja. Ja, okay, dann haben wir ein paar ein Dream Team gefunden auf jeden Fall. Dann haben wir noch als letzte Frage quasi für die erste Hälfte deine beste oder deine größte, würde wahrscheinlich besser passen, Inspirationsquelle für Rollenspiele. Als Spielleiter oder Spieler, welche Medien oder Erfahrungen helfen dir? Ja, achso, die 16. Frage wollte ich jetzt auch noch machen, sehe ich gerade. Achso, okay. kriegen wir alles hin. Also am meisten beeinflusst haben mich mit Sicherheit Bücher, die Geschichten in den Büchern. Allerdings aktuell würde ich sogar sagen, dass Serien, dass ich da jetzt mehr rausziehen könnte. Also gerade Episodenserien mit beispielsweise den mit Monster of the Week Charakter. Ja. Da lässt sich eigentlich immer mal so ein bisschen was rausziehen als Inspirationsquelle. Ich glaube nicht so an, dass ich jetzt spiele, logischerweise. Aber wenn man mal One-Shot spielen will, warum sollte nicht irgendein Monster da ein Dorf bedrohen und das stellt sich dann halt raus, das ist halt dann der und der. Ja, also komisch. Also mir geht's da ganz anders. Also genau diese Monster of the Week Folgen finde ich, dass die meistens haben die, also natürlich gibt's auch Ausnahmen, klar, aber viele haben halt so einen Standardplot. Manchmal noch im netten Detail oder so, aber so da habe ich mal das Gefühl, ich habe schon tausendmal gespielt und wenn ich das mache, ist das auch nichts Besonderes. Also sowas inspiriert mich meistens gar nicht. Okay. Die andere Art Serie finde ich mal sehr faszinierend, also quasi Game of Thrones, was du ja gar nicht guckst, interessanterweise. Oder halt die Serien, also die, wie sagt man das, die halt quasi einen Handlungsstrang haben. Also von Breaking Bad etc. Die finde ich als Serien unheimlich faszinierend, aber ich glaube, im Rollenspiel würden die für mich nicht funktionieren, weil die halt eine stringente Story erfordern, ja. Die aber nicht zwingend, also das dann gleichzeitig ergebnisoffen ist, glaube ich, schwierig. Das, naja, also jedenfalls finde ich auch nicht so inspirierend. Finde extrem inspirierend so Zufallstabellen oder so kleine Sandboxes. Zum Beispiel gibt es da von Goodman Games, die Wilderlands gemacht haben, die haben halt noch so ein Heft gemacht mit Points of Interest, haben sie es genannt. Genau, das sind einfach nur so auf 10 Seiten eine Region mit Karte und was da wo ist. Und die sind total toll. Mhm. Aber auch eine Liste mit, ja, zum Beispiel erinnere ich mich an den Rorschach-Hamster, der hat so 20 Seltsamkeiten im Wald, 20 im Sumpf und so weiter. Und bei jedem können 4 Sachen passieren. Das fand ich extrem inspirierend, weil das war so ein bisschen ein Schuss Weirdness war da drin und immer wieder überraschend. Und das fand ich zum Beispiel ganz, ganz toll, um das auszugreifen. Oder, genau, was mir natürlich neulich sozusagen riesig inspiriert hat, war dann natürlich Beyond the Wall. Das arbeitet ja auch mit Zufallstabellen. Ja. Einfach, wenn man sich da was zurechtspinnen kann, ohne sozusagen, also ich habe halt nicht die Freiheit, irgendwas zu nehmen, sondern ich muss aus den Bauteilen was zusammenbauen. Das finde ich halt sozusagen, ich bin dann eher der Lego-Typ, der sozusagen aus 20 Bausteinen versucht, irgendwas Cooles zu bauen, als dass man mir sagt, du hast die völlige Freiheit, hier ist ein leeres Blatt Papier, schreib oder zeichne was auf. Ja, okay. Genau. Ich mag lieber aus Bestandteilen was zusammensetzen, sozusagen. Ja. Und das funktioniert bei mir besonders gut über inspirierende Zufallstabellen. Ja. Es gibt natürlich, gibt es auch schlechte, aber gibt auch viele gute. Klar, ja. Einen machen wir noch, eine Frage. Ja, bitte, genau. Also wir nehmen jetzt noch dann die Frage 16, ganz interessante Frage. Welche Person der Geschichte möchtest du in deiner Gruppe haben? Und bei welchem Spiel? Was, da steht auch noch? Ja. Skandal. Das hast du dir nicht überlegt, was? Ich bin da ehrlich gesagt bei der Frage völlig in Schwimmen gekommen. Also die befriedigendste Antwort, die ich gefunden habe, ist Bud Spencer für eine Klappenschlägerei. oder Gary Gygax als SL möchte ich haben. Oder Vince Diesel als Spieler. Ja, stimmt. Vince Diesel, den überlegen hatte ich jetzt in dem Fall spontan sogar auch. Oder Will Wheaton. Ja, der war sicherlich auch cool. Einfach weil die schon spielen. Gut, ich denke mal, das ist so eher so in Richtung gedacht, so zum Beispiel Napoleon, weil da können wir wirklich mal Taktik-RPG angehen, ja, oder so. Weiß man nicht, wie historisch Vin Diesel und Will Wheaton sind. Richtig. Ja, bei Bud Spencer, ja gut, Zeitgeschichte ist auch schon schwierig, ne? Deswegen, ja. Ich habe noch zur Not Erich Honecker für Beyond the Wall. Oder als Dreamteam-Runde, als VfB-Fan, könnte ich dann Freddy Bobic, Jürgen Klinsmann, Kevin Korani und Mario Gomez im Stürmerrollenspiel würde ich spontan auf die Runde landen. Es würde ganz viele Tore geben. Das ist nicht schlecht. Ja, fällt mir eigentlich gar keine jetzt wirklich ein. Also ich habe, was mir jetzt einfallen würde, wäre noch vielleicht der Papst und Vampire aus der alten Welt oder Inomine mit dem zu spielen. Weiß ich nicht, ob er das Papa wünschen würde. Nee, würde ich mir jetzt einfach mal wünschen. Ja. Aber der derzeitige Papst vielleicht schon. Ja, der ist ein bisschen liberaler, was das angeht. Ja. Ja, so grundsätzlich, klar, kann man sich natürlich Namen wie Cäsar oder König Barbarossa oder was weiß ich nicht überlegen, aber ja gut, wenn... Den kann man vielleicht Risiko spielen, aber... Ja, man könnte auch eher so in Richtung, was weiß ich, großartige Schauspieler oder Dramaturgen, Goethe oder Shakespeare oder so. Oh ja, richtig, das wäre auch noch... Aber ich weiß nicht, also mich würde es halt nicht besonders reizen in dem Sinn, dass mich das nicht so extrem interessiert. Ich habe jetzt auch keine spezielle Geschichtsepoche, auf die ich total abfahre. Nee. Also ansonsten wäre es natürlich schon interessant, jemanden zu treffen. Also ich lese ja auch oder habe Vergangenheit, mittlerweile lese ich die nicht mehr so ganz so gerne, aber Mittelalter, also klassische mittelalterliche Romane gelesen. Allerdings, was soll ich dann mit König X oder Papst Y dann im Spiel? Also schon. Der könnte vielleicht sich als NSC ganz gut darstellen. Ja, oder das. Nein, du würdest anders handeln. Ja. Ja, naja, genau. Das soll, glaube ich, hinreichen. Also, ihr könnt natürlich gerne noch schreiben, welche Person der Geschichte, mit welcher ihr da gerne spielen würdet und warum. Ja. Bei welchem Spiel. Ich bleib da. Vielleicht mit der Blutbaronin. Eine schöne Vampire-Runde. Das könnte auch passen. Ich bleibe bei Spencer mit meiner kleinen Schlägerei. Das macht Sinn. Dann macht die auch mal Spaß hier, auch wenn sie 5 Stunden dauert. Nee, ich glaube, die würde nicht ganz so lange dauern. Das stimmt. Und sie würde Spaß machen und es wäre schneller vorbei. Das sind ja gleich 2 Vorteile, die ich davon hätte. Sehr schön, sehr schön. Gut, wir sind gespannt und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.